Transparenz für die Ohren. Läuft. Schön, danke. Schönen guten Abend. Wir sind in der Sitzung der AG Öffentlichkeitsarbeit NRW. Wir haben 21.02 Uhr und befassen uns heute mit der Nachlese des Landesparteitags, den wir am Wochenende hatten. Wir haben heute den 2. September. Der Landesparteitag war am 30. und 31. und hatte zum Inhalt die Nachwahl des Landesvorstandes und einige programmatische Anträge. So, wir schauen jetzt mal, ob es Neuzugänge gibt. Wie sieht's aus? Maja, du sagtest letztens, du wolltest mal gucken und überlegen. Hab ich gesagt, ja. Willst du noch weiter gucken? Nö. Würdest gern Mitglied werden? Ja. Dann erzähl mal was zu dir. Halt. Paki, wir sollten Protokoll vom letzten Mal einfach nach dem PET vorgehen, dann auch noch die anderen Fragen stellen, ob das Protokoll genehmigt ist, etc. und so weiter und so fort. Ja, hätte ich jetzt im Anschluss gemacht, aber gut, wenn du darauf bestehst, dann mache ich das. Es ist einfacher, sonst kommen wir. Und vor allen Dingen, wer schreibt Protokoll? Machen das wie üblich wir alle, die sich dazu berufen fühlen, oder? Sammy, ich glaube, du bist durch. Da habe ich gerade nachgefragt. Nee, ist gut. Okay. Also, das Protokoll vom 26.08. haben das alle, also wir machen das eigentlich nicht so wie in der Vorstandssitzung, dass das abgestimmt wird oder so, sondern meistens weisen wir darauf hin, dass das die Leute, die da sind, einfach nochmal lesen. Hat jemand noch Einwände gegen die Tagesordnung? Oder hat jemand Vorschläge für die Tagesordnung? Dann möge er bitte ab Zeile 52, 54 runterscrollen und da bitte alles eintragen. Ich sehe, wir haben keine wirkliche Vorbereitung. Ich habe mal den Newsletter reinkopiert, aber wir könnten zum Beispiel die Pressemitteilung mal reinkopieren und die Sachen, die wir jetzt am Wochenende gemacht haben. Ich hatte ja über die Liste geschickt, dass ich ein bisschen LPT-Nachlese machen möchte. Ich trage das gleich irgendwo ins Pad ein unter Sonstiges. Oder wir können es auch gerne irgendwie weiter vorne machen, keine Ahnung, misswurscht. Ja, ich trage mal eben den Bericht aus der Fraktion ein. Da sind ein bisschen viele Leerzeilen, aber gut. So, gut, dann kommen wir jetzt zu den Mitgliedern zu oder Abgängen. Da hätten wir einmal die Frau Maja. Und dann würde ich ganz gerne den Pipi Mai, der ist heute hier, auch einladen, der AG Öffentlichkeitsarbeit beizutreten. Ich habe dem schon vor 2 Wochen bei der Gamescom Zugänge gegeben für die Social Media Accounts und er hat das jetzt auf dem Landesparteitag auch wieder ganz, ganz großartig gemacht. Wenn ihr da mal reinschaut, mit Fotos, mit ganz coolen Texten und so weiter. Und ich fände es super, wenn du Maid unser Social Media Team auch weiter verstärken könntest. Sofern ihr wollt, kann ich dieses gerne machen. Das freut mich. Gut, dann schreibe ich dich auch mal dazu. Dann fange ich jetzt erstmal der Fairness halber mit Maja an. Und dann kannst du ja mal ein paar Worte zu dir sagen. Zudem kommt der Wilanitzki in sehr große Höhen und sehr große Tiefen. Ich höre Vögel. Ich höre Tagesschau oder irgend sowas. So, Maja, erzähl mal. Ja, ich habe das ja vor 2 Wochen schon gesagt, dass ich nach dem LPT, so dass ich dann wiedergewählte werde, mich auch in die AGÖA oder als Mitglied eintragen lassen möchte, weil ich denke mal, wenn ich mich mit den Themenfeldern befasse, mit denen ich angetreten bin, also Mitgliedergewinnung, Mitgliedereinbindung etc., dann geht das nur in Zusammenarbeit mit der AGÖA, also warum nicht auch als Mitglied? Also habe ich ja sowieso immer irgendwann zwischendurch zwangsrekrutiert, irgendwas anstand. Ich hab nichts verstanden. Ja. Ich bin verwirrt. Hast du denn bestimmte Schwerpunkte, wo du gerne mitmachen würdest? No regret, kannst du bitte. Jo, echo. Aua. Ha. Ja, oder also. So, wenn es darum geht, Texte etc. zu erstellen, kann ich auch gerne mithelfen, wenn ich gerade Zeit habe. Ich denke mal, so ein bisschen formulieren kann ich. solche Sachen auf jeden Fall. Also jetzt mal gucken. Gut. Ich glaube, einen Texter können wir sehr gut gebrauchen, ne? Absolut, ja. Haben wir jetzt auf dem LPT auch wieder gemerkt. Ich war quasi alleine Samstag mit dir, Vako, und am Sonntag mit dem Jürgen. Und dann zwischendurch noch hin und her. Und dabei sind die PMs ziemlich, haben Kommen die PMs ja noch ziemlich drunter gelitten. Ja, machen wir gleich. Okay. Nur eine kurze Frage an euch beide. Ihr seid auch auf der Mailingliste dann angemeldet von der AGÖA? Schon ganz lange. Okay. Paki, so ganz alleine warst du bei den PMs nicht, ne? Ja, du warst auch noch dabei. Stimmt. Aber wir hatten es halt immer eilig. Das war irgendwie das Problem. Egal, machen wir gleich. Hat jemand was dagegen, dass Maya uns verstärkt? Gibt es irgendwelche Gegenrede, Fragen? Ja, ich habe unbedingt noch eine Frage. Maya, du hast jetzt 66.833 Tweets. Bleibt das so? Ich werde weiterhin twittern. Lass mir das Twitter nicht verbieten. Das war ja auch die Aussage auf dem Parteitag. Das wird mir jetzt ewig nachhängen, ne? Diese Frage. Ja. Naja, jetzt wird gleich erstmal das YouTube-Video geschnitten und immer wieder abgespielt. Mach mal ein Meme draus. Das war aber auch nur. Ich fand's selber lustig irgendwie. Okay, gibt's noch Fragen an die Maya? Keine Gegenrede? Gut, dann herzlich willkommen in der GWA, Maya. Hey! Juhu! Okay, dann Maiten, erzähl du mal. Was hast denn du in, ich glaube Leverkusen hast du, bist du, ne? Ja, Paki, ich bin aus Leverkusen gebürtig, bin dort seit Dezember 2012 auch Büropirat. Gerade eben kam die Frage an Maya und mich auf, ob wir beide in der AGÖA sind. Ob wir auf der Mailingliste der AGÖA sind. Ich für meinen Teil noch nicht, da ich, wie gesagt, erst seit der Gamescom bei euch bzw. freundlichst gebeten wurde und das natürlich auch gerne mache. Und also nein, auf der ML bin ich noch nicht. Hier in Leverkusen bin ich als Büropirat für die Verwaltung zuständig, arbeite hier so ein bisschen im Hintergrund, auch ein bisschen an den Pressemitteilungen, unterstütze dort als Stellvertreter oder habe unterstützt unseren Oliver, der jetzt zurückgetreten ist, habe kurzfristig ein Dreivierteljahr für die Kreativen den Leck gemacht, habe auch bei den Quers ab und zu mal reingeguckt, wenn dort was zu lektorieren war. Und ja, schlag mich so durch. Ja, cool. Gibt's Fragen an den Maid? Keine Fragen. Gibt's Gegenrede, dass wir ihn aufnehmen in die AGÖA und er unser Social Media Team verstärkt? Auch nicht? Dann bist du aufgenommen. Herzlich willkommen. Habe Dank. Ja, sehr cooler Tag für diese Öffentlichkeitsarbeit, diese AG, weil wir haben die letzten Monate wirklich ein bisschen wenig Leute gehabt und ich freue mich tierisch, dass wir jetzt zwei so tolle Verstärkungen bekommen haben. Okay, weiter geht's. Bericht aus der Fraktion. Ich weiß nicht, soll ich das vorlesen oder... Bitte für die Aufnahme. Ja, okay. Nominierung Monika Pieper zur Vizepräsidentin. Moni führt derzeit Gespräche mit den anderen Fraktionen und stellt sich ihnen persönlich vor. Immerhin hatten wir uns schon bei diversen Personenwahlen im Plenum enthalten, weil sich die Kandidaten uns zuvor nicht vorgestellt hatten. Das wollen wir also nun anders machen und haben den anderen Fraktionen den Besuch von Moni angeboten. Da diese Termine ihre Zeit brauchen, rechnen wir damit, dass die Wahl voraussichtlich im Oktober stattfinden wird. 1.2. Oktober in Klammern. Daniel Düngel hat heute bekannt gegeben, dass er die beim Amtsgericht Oberhausen anhängigen Vollstreckungsverfahren zwischenzeitlich durch Zahlung der offenen Forderung erledigt hat. Die entsprechenden Titel wurden ihm ausgehändigt. Damit sind die in diesem Zusammenhang bestehenden Haftbefehle hinfällig. Wie diverse Medien berichtet hatten, soll es zwei Strafanzeigen gegen zwei Abgeordnete der Piratenfraktion im Landtag NRW geben. Im Zuge von Demonstrationen in Dortmund soll gegen das Versammlungsrecht verstoßen worden sein. Wir wissen allerdings von nichts. Unsere MDL sind bislang noch nicht offiziell über mögliche Strafanzeigen informiert worden. Da ist dann noch ein Link zu, da hatten die sich zu geäußert. Das waren, soweit ich das mitbekommen habe, Daniel Düngel und Birgit Rydlewski. Dann Thema Kane. das Landeskriminalamt ermittelt, weil auf einem Rechner, der von uns von der Landtagsverwaltung zur Verfügung gestellt wurde, die Spyware Kane gefunden worden war. Mit dieser Software ist es möglich, die Passwörter aller Nutzer innerhalb des Landtags zu hacken. Ob dies tatsächlich getan wurde, ist noch unklar. Ebenso weiß man nicht, wer die Software installiert hat. Das versucht nun das Landeskriminalamt herauszufinden. Für Verwirrung sorgte zwischenzeitlich ein Spiegelartikel, der behauptete, dass wir uns tagelang geweigert hätten, die entsprechende Festplatte herauszugeben und schlussendlich eine professionell gesäuberte Platte abgegeben hätten. Beide Behauptungen sind unwahr. Da gibt es eine Richtigstellung auf dem Fraktionsblog zu. Morgen Mittwoch soll das Landeskriminalamt einen Zwischenbericht der Ermittlungen vorlegen. Wir sind gespannt. Und Packing sonst? Zwischenfrage. Ja. Dann müsste der Spiegel ja quasi an gleicher Stelle diese Behauptung zurücknehmen. Nur wenn die Fraktion das einfordert. Das kannst du mit einer einstweiligen Verfügung fordern, aber das haben die, soweit ich das jetzt hier sehen kann, nicht gemacht. Die haben das nur richtig gestellt. Tja, wer liest diese Richtigstellung? Die müsste im Spiegel an der gleichen Stelle stehen und die hätten sie einfordern sollen. Machen die das denn überhaupt? Sie müssen das machen. Müssen. Der Spiegel muss das machen. Ja. Der will ja, ich einwenden, ob das dann nicht vielleicht zu dem Streisand-Effekt führt, dass man dann jetzt nochmal die Sache aufkocht. Ja. Nee, so eine Behauptung kann man nicht stehen lassen, entschuldige. Aber das ist auch Entscheidung der Fraktion und der Fraktions-ÖA. Ja. Wir können den Ingo ja gerne zur nächsten Sitzung einladen und mal fragen, wie das zu der Entscheidung gekommen ist, weil ich finde das nämlich auch ganz spannend zu erfahren. Wir können erstmal einfach fragen, ob das gemacht wird oder nicht, ja. Weil wir das für sinnvoll nicht halten oder halt auch nicht. Das könnt ihr euch dann aussuchen. Also sinnvoll ist es in jedem Falle, so etwas sofort zu fordern, wenn klar ist, dass das eine Behauptung ist, die ist unhaltbar. Und wenn sie das nicht gemacht haben, dann würde mich interessieren, warum sie das nicht gemacht haben. Denn der Spiegel muss an gleicher Stelle, in gleicher Größe dann eine Richtigstellung bringen. Und das wäre dringend nötig gewesen. Es wird sowieso schon viel behauptet. Ich möchte ein Gegenargument liefern, warum man da nicht drauf insistieren sollte unbedingt. Weil nämlich auch in der Richtigstellung die Sache mit der Anzeige drinsteht. Vielleicht sollte man nicht allzu viele Leute durch den Streisand darauf auch noch hinweisen. Ja, die Meinungen sind gespalten. Und es ist ein technischer Fehler drin, weil es mitnichten möglich ist, die Kennwörter aller Computer im Internet damit abzufragen. Stimmt einfach nicht. Mal abgesehen davon, dass es auch technisch beinahe unmöglich ist, eine professionell gesäuberte Platte in irgendeiner Form herzustellen. Also entweder man schrottet die, dann ist sie aber wirklich zerstört und dann würde das da auch so stehen. Oder man löscht die eben mit einem gewissen Tool, aber du kannst eben über die vorherigen Datenspuren auch noch erkennen, was vorher drauf war. Ja, aber das ist letzten Endes relativ uninteressant. Interessant ist, dass damit maximal die Rechner, die hinter einem Switch liegen, also der Rechner plus alle Rechner, die an diesem Switch liegen, maximal. Das heißt, wenn da mehrere Switches sind, dann hat sich das schon wieder erledigt. Bisher noch nicht nachgefragt worden. Darf ich da jetzt den Spielverderber spielen und sagen, diese Diskussion nicht unbedingt zur AGÖA gehört, die technische, und wir mit der AGÖA-Sitzung weitermachen sollten? Genau. Vielen Dank. Ich lese mal weiter vor. Wir machen das am Schluss, und wenn die Aufnahme dann gestoppt ist, können wir noch ein bisschen off-topic quatschen. Und sonst? Ansonsten haben wir auch Inhalte. Nächste Woche, 10. bis 12. September 2014, ist Plenum. Wir haben 7 Anträge vorbereitet. Erstens, Solidarität und Stabilität in der Eurozone. Doppelpunkt, keine Denkverbote bei der europäischen Arbeitslosenversicherung. Zweitens, digitales Lernen. Doppelpunkt, offene Infrastruktur gehört auf die Agenda. Drittens, keine Zeltstädte in Nordrhein-Westfalen. Unterbringung von Flüchtlingen in Zelten, Schulen und Turnhallen verhindern. Viertens, anonyme Krankenkarte einführen, medizinische Versorgung für Flüchtlinge in Nordrhein-Westfalen. Ah, Leute, ich kriege die Krise hier. Da mache ich eine Sitzung und dann, naja. Kann jemand übernehmen? Ja, also. Danke, bin gleich wieder da. Muss mal gerade ein bisschen Platz machen. Wo waren wir stehen geblieben? Anonyme Krankenkarte einführen, medizinische Versorgung für Flüchtlinge in Nordrhein-Westfalen sicherstellen. Und dann jetzt in Zeile 81 weiter. Alles klar. Vorweggehen beim Ausbau der Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge, Finanzierung für Frauenhäuser nachhaltig sichern, Etikettenschwindel, digitale Agenda, die deutsche Bundesregierung ist noch immer nicht im digitalen Zeitalter angekommen. Die jeweiligen Anträge stellen wir in Kürze online. Liebe Grüße aus der Fraktion Ingo. Anmerkung dazu. Ich höre, das ist nicht der Fall. Ich bin gespannt auf die Anträge. Wir werden sehen. Ich habe doch eine Frage dazu. Zum Etikettenschwindel digitale Agenda. Hat es eine Pressemitteilung gegeben? Es steht was im Blog und wir haben noch irgendwo was. Oder sehe ich das falsch? Also ich glaube, aus NRW, AGÖA ist nichts gekommen. Aber ich war da auch im Urlaub. Zur digitalen Agenda gab es sehr viel vom Bund. Ja, auch sehr gut vorbereitet. Da müssen wir nachher mal drüber sprechen, wie wir das machen, wenn wir neue Leute haben für die Webseite mit Übernahme von Sachen vom Bund. Aber da können wir gleich drüber sprechen. So, kommen wir zu den Teamberichten. Presseoffene geplante PMs sind mir momentan nicht bekannt. Wir haben halt am Wochenende beim LPT, oder besser gesagt die Leute, die da waren, welche rausgebracht. Wir können nachher nochmal am Ende gucken, ob wir noch irgendwelche Themen für die nächsten ein, zwei Wochen haben. Presse-Request-Tracker war im Request-Tracker selber nichts eingegangen, aber ich habe heute eine Mail von Ingo bekommen. Sekunde, die muss ich eben rausholen. Einer deiner Vögel ist ganz schön schrill. Ich habe es gerade getwittert. Das ist mein Alleinstellungsmerkmal. Wieder da. So, und zwar hatten wir eine Anfrage, ob wir uns irgendwo beteiligen können. Sekunde. Na, das war das falsche Postfach. Marco, hast du nicht auch bekommen? Sag nochmal eben den Zusammenhang. Die Sache, die Ingo heute weitergeleitet hat, wo wir da uns als Förderer und Unterstützer einkaufen können. Also vom Ingo sehe ich jetzt nichts im Request-Tracker. Ging das gleich über die Mailingliste? Nein, das ging nur an uns persönlich. Sagst du mir mal wann, Bernd? Oh, irgendwann heute Nachmittag, keine Ahnung. Was heißt an wen persönlich? Wenn ich gleich mein Mailprogramm offen habe, kann ich ja sagen. Nee, ich finde nichts von Ingo, was nicht über die 20 Piratenliste gegangen wäre oder über die AGÖA. Ach Gott, der hat eine ganz coole E-Mail-Adresse geschickt. Meintet ihr die Meldung aus der Fraktion mit den Zeltstätten oder worum ging's? Nein, es geht um was anderes. Ich hab's gleich, Sekunde. Er hat eine Mailadresse geschickt, die ich nie mit Piraten in Verbindung bringe. Also nur an dich persönlich? Nein, nicht nur an mich. Das ging auch an Britta und an Sasa, deswegen weiß Marco davon nichts. Warum auch immer er uns die drei Sachen geschickt hat. Ja, ich hab's ihm ja auch nicht bekommen. Wieso ging das noch an Sasa? Ruf Ingo an und frag ihn. Wollte ich gerade sagen, das kann dir nur der Ingo sagen. War noch nicht auf dem neuesten Stand. Ist auch okay, egal. Na, Abend. Ja. Unter Zeile 95 habe ich es reinkopiert. Entschuldige, dass es so lange gedauert hat. Und zwar geht es darum, im Auftrag der Gewerkschaft der Polizei suchen wir zum oben genannten Thema noch Unterstützung in Form von Geschäftsanzeigen oder uns Sponsoring. Wie vorab telefonisch besprochen, möchte ich Ihnen gerne die Unterlagen zu den oben angegebenen Themenheften 2014-2015. Die Themenheften werden NRW-weit ausgegeben. Und zwar Erscheinungstermin Tatort Schule, Herbst-Winter 2014 oder das Tabuthema sexuelle Gewalt, Frühjahr-Sommer 2015. Da können wir halt eine Anzeige, also wir können ein Sponsoring machen, was im Prinzip eine Anzeige ist und würden dann unter den Sponsoreintragen erscheinen unter Firmennamen und Ort und es würde uns 100 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer kosten. Ich kenne das Magazin nicht, ich weiß nicht, wer was und wie das kriegt und was das Zielbereich ist und von daher keine Ahnung, ob wir das machen sollten oder nicht, also müsste sowieso der Vorstand entscheiden, weil es Geld ausgeben ist. Wollen wir im Heft der Gewerkschaft der Polizei uns als Sponsor eintragen? Ich dachte, wir machen das umgekehrt. Wir lassen uns Sponsoren suchen Sponsoren und geben kein Geld aus. Und dies hier wäre umgekehrt. Ich weiß nicht, was das soll. Oder was das bringen soll. Ganz einfach Werbung. Geht die nur an die Polizisten oder was hat die so für eine Verbreitung? Weil ich finde die Idee jetzt nicht so schlecht. Moment, aber Parteienwerbung außerhalb von Wahlkämpfen? Kann ja mit einem Thema verbunden sein. Wir haben doch Kompetenz bei Spott Internet und so. Ja, das ist der Verlag Deutscher Polizeiliteratur GmbH Anzeigenverwaltung. Ja, nehmt doch als Thema, warum nur zwei Abgeordnete der Piratenfraktion gegen die Waffensäule beklagt haben und nicht alle. Entschuldigung. Also ich würde das Thema vielleicht zurückstellen, dass man jetzt mal ein bisschen gucken kann, was das eigentlich ist und das so ein bisschen sacken lassen kann. Vielleicht können wir das in der nächsten Sitzung besprechen und dann gegebenenfalls gegenüber dem Vorstand formulieren, wenn wir das gut finden. Die Anfrage ist schon gekommen am 20.08. Das ist die Nachfrage. Ich weiß nicht, warum das am 20.08. nicht weiter bearbeitet worden ist. Ich habe auch das im Raum hier auf dem Schirm gehabt. Wie gesagt, beim Urlaub kann mir vorbeigelaufen sein. Ich würde vorschlagen, ich setze mich gleich mal mit Paki zusammen und wir besprechen das. Was hältst du davon, Paki? Wir müssten erstmal ein bisschen recherchieren, ne? Ja, warum ja? Ich glaube, der Paki ist immer noch nicht wieder zurück. Er hat zwischendurch gesagt, dass er wieder da, aber der tut immer nur so, als ob er bei der Sitzung ist. Jawohl. Egal, wir stellen es mal zurück. Ich mache mit Paki da eine. Guck durch, was das ist und hau das dann auf die Mailingliste, würde ich sagen. Können wir das über die Mailingliste besprechen? Okay. Genau. So. Vako, hast du gerade den Request-Tracker schon auf? Ich meine, da wäre nichts drüber gekommen. Ja, ich meinte schon, deswegen habe ich ihn aufgemacht, aber ja, ich sehe jetzt hier auch nichts. Gut, alles klar, dann brauche ich ihn jetzt hier aufmachen. Gut, dann kommen wir zu dem Punkt Social Media. Ach, ja, halt, Mai, du hast das jetzt übernommen, ne? Wartet, stopp. Überwachungsgegner vereinbaren Zusammenarbeit. Breites Bündnis gegen Überwachung formiert sich. Von gestern. Das ist eine Pressemitteilung von der Initiative Was tun oder so ähnlich. Ja, ist eigentlich nur eine Pressemitteilung. Wäre vielleicht die Frage, ob man sich diesem Bündnis anschließt, wenn... ist aber viel Text, das kann ich jetzt nicht alles irgendwie vorlesen und auch nicht verarbeiten. Soll ich es ins Pad packen oder? Mach mal bitte. Ich gucke mir jetzt mal die Mail, die Webseite von denen an. Ja, Zahl 128. Danke. Das Forum wird bisher unterstützt von AK Fora, Digital Courage, Forum Informatik, Hirn für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung, der Humanistischen Union, Stop Washing Us und Was tun gegen Überwachung. Kommt zur Freiheit statt Angst-Demo. Ja, die wäre ja dann gewesen. Aber die E-Mail ist von gestern. Ja, das ist halt eine Presse. Die hatten da am 31. August so ein Treffen in Berlin. Ach, das war das, okay. Und da gehört dann auch die PM zu. Also ich sag mal, wir können das vielleicht mal an unsere Leute weiterleiten, die sich mit dem Thema beschäftigen, ob die sich da mit denen mal kurz schließen wollen. Am 11.09. ist Nachbereitung des Forums beim Treffen der Kampagnengruppe Seabase Berlin. Ich leite das einfach mal an den Bund weiter und die sollen sich das an die entsprechenden Personen weiterverteilen. Morgen ist Sitzung der AG Datenschutz. Um 19 Uhr, da bin ich eh. Soll ich denen das schicken? Posten? Wie auch immer? Ja, wenn du es direkt in die AG Datenschutz bringst, dann mach das am besten so. Ja, da passt, ne? Ja. Mach ich. So, dann dürfte er ja, glaube ich, jetzt weitermachen. Entschuldigung für die Unterbrechung. Nö, kein Problem. Social Media. Ja, Mai, du hast das jetzt übernommen. Erzähl uns was. Wie was, wo übernommen? habe ich den Vertrag ausgefüllt? Okay, also, ich habe ja zur Gamescom angefangen, habe getwittert, was wir da gemacht haben. Wir sind ja auch rumgegangen, haben Interview mit Michael Schulz von Glasser geführt, waren bei der Bundeswehr, Bundeszentrale für politische Bildung und bei der Rheinisch-Technischen Hochschule Aachen, RTHW, RTWH, whatever. Ja, fürs letzte Wochenende. Dort habe ich Twitter und Facebook bedient im Sinne von jede Wahl habe ich halt vorgestellt, wer wie was wo möchte und was halt hinterher rausgekommen ist mit Prozentzahlen. Habe die Leute willkommen geheißen, habe dann noch auf Pakis Wunsch hin ein bisschen über die Pressemitteilungen, die am Wochenende verfasst wurden, auf Facebook und Twitter geschrieben und habe mich am Ende dann noch schön verabschiedet aus dem Landesparteitag. Wieder da. WB. Ja, wir müssen sowieso jetzt mal gucken, wenn wir denn irgendwann mal wieder ein vernünftiges Presseteam mit Pressesprecher haben, also jetzt nicht AGÖA, sondern den verantwortlichen Pressesprecher haben und mit dem neuen Vorstand gucken, wie wir da weitergehen mit den Social Media, würde ich dann erstmal hinten anstellen, oder was meint ihr dazu? Dass wir dann mal die nächsten gucken, wie wir da in einem Guss das nach vorne bringen. Also ich lese ja manchmal auf Twitter und ich hatte da auch die Gamescom, diese ganze Gamescom-Geschichte gesehen. Ich fand das sehr gut, sehr unterhaltsam und sehr abwechslungsreich. Und ich finde, bei so einem Landesparteitag war das auch vollkommen ausreichend, dass man da einfach nur eben sachlich sagt, was da jetzt gerade ansteht und wer gewählt worden ist und dass man Glückwünsche ausrichtet. Zu dem Rest vielleicht dann auch nochmal unseren LPT nachlese. Genau. Kommen wir zur... Oder hat noch irgendjemand Anmerkung zu dem Punkt? Nein, gut. Kommen wir zur Webseite. Paki, erzähl mal. Du bist da ja am Neuplan. Ja, witzig. Nee, ich hatte nicht wirklich Zeit. Also ich hatte mich mit Dennis irgendwie kurz mal bequatscht. Und wir hatten uns beide vorgenommen, vorm LPT nochmal zu treffen. Und ich sag mal, Templates rauszusuchen, die zu vergleichen, Vor- und Nachteile auszuarbeiten und dann auf dem LPT quasi so eine kleine Präsentation zu machen. Aber wie das immer so ist, man nimmt sich viel vor und ein Teil davon bleibt eben auf der Strecke. Und das gehörte mit dazu. Also wir haben den Termin am Freitag vorm LPT haben wir nicht geschafft. Und dementsprechend haben wir auch nichts präsentiert. Aber es gibt immer noch interessierte Leute, die da mitmachen wollen. Und ich glaube, Vaku hatte von der Zeit mal einen Doodle gemacht. Und ich würde jetzt in den nächsten Tagen dann nochmal einen Doodle machen und die Leute einladen und einfach gucken, dass wir uns in den nächsten 2 Wochen das erste Mal treffen, um dann wirklich, ich sag mal, 2 Ebenen zu checken. Das eine ist nämlich die konzeptuelle Ebene, wie wird die Seite aufgebaut? Und die andere Seite ist, wie sieht die Seite aus, was ist da für eine Technik hinter, was für Features soll die haben, was für Plugins, Kalender, was auch immer. Und das ist zu wenig jetzt, um das hier in der Sitzung zu besprechen. Das Treffen, was du anberaumt hattest, Vark oder gedudelt hast, hat da nicht stattgefunden? Ja, nicht wirklich. Es waren ein paar Leute da. Also einmal waren ein paar Leute da, aber nicht die entscheidenden. Und das andere Mal war, glaube ich, so ziemlich keiner da oder so. Okay, sich der Ronny jetzt um die Webseite so offiziell? Wird er das machen als Beisitzer? Wird er das neben seiner Beisitzertätigkeit machen? Kannst du das sowas sagen? Weil ich sehe gerade, der ist nicht im Raum. Explizit gesagt hat er, also vor allem, dass er jetzt bei der neuen Webseite dabei ist. Er hatte noch keinen Zugang, soweit ich weiß, zu der alten. Aber ich gehe davon aus, dass er die dann auch mit betreut. Zumal wir auch den MC Marci, den Martin Zierold aus der AG Technik noch haben, der die technisch mit betreuen wird. Also der ist auf jeden Fall mit dabei. Und Daniel Neumann wäre derjenige, der sich um die gesamte Programmatik und Satzung und Vorstandskram kümmert auf der Webseite. Also da sind im Prinzip 3 Leute, die mit mir zusammen sich da einsetzen. Ja, mir geht's in dem Punkt da drum, wer setzt sich so ein bisschen den Hut auf? Entschuldigung. Weitermachen. Weil, ganz ehrlich, Paki, du nicht. Nee. Du hast zu viel. Ich stoß ja nur Sachen an. Ja, und ich frage halt, habt ihr da irgendjemanden, der da jetzt quasi sich hauptverantwortlich drum kümmern will, dann die man da ansprechen kann und so. Ich sag dem Dennis, er soll das anstoßen, weil letztendlich ist der Martin nur für den technischen Part zuständig. Also der guckt, dass der serverseitig alles freigeschaltet wird und installiert wird. Und der hat auch die Rechte, um das zu machen. Und Daniel hat halt von Anfang an gesagt, er macht halt nur den Navigationsteil Programm. So, das heißt, Dennis könnte da gut die Supervision machen und das Ganze ein bisschen steuern. Gut, dann geht nur mit Dennis, ob er das machen will und dann können wir uns nochmal zusammensetzen und das besprechen. Einfach, dass das dann irgendwo festgehalten wird und dass wir halt wissen, dass er Ansprechpartner ist und dann kann er das auf den Weg geben, wenn er das machen will. Was hältst du davon? Jo, ich bin schon dabei, das ins Pad einzutragen, damit ich selber einen Reminder habe. Gut, und an alle Gäste, die hier sind und auch Mitglieder, wenn das dann angestoßen ist, könnt ihr euch dann natürlich fleißig einbringen. Möchte noch jemand was zur Webseite sagen? Ja, was dabei angedacht war, das gehört quasi auch mit dazu. Wir hatten überlegt, einen Wettbewerb zu machen zum Thema Logo, also Logo des Landesverbandes. Weil im Moment ist es so, wir benutzen hier und da das Bundesdesign, wir dann benutzen wir wieder das Piraten-NRW-Design, dann benutzen wir einfach nur das Signet mit einem Schriftzug. Das ist nicht einheitlich, es sieht aus wie Kraut und Rüben und ich persönlich finde, dass dieses angeschrägte Piraten-NRW-Logo ziemlich veraltet ist. Jetzt ist die Frage, was haltet ihr davon? Ich habe das bis jetzt nur mit Dennis angesprochen, der sagte, lass uns doch einen Wettbewerb machen. Ich hätte jetzt die Kreativen damit beauftragt und gesagt, macht uns mal 5 bis 10 Entwürfe und wir machen dann eine Lime Survey oder irgendwas im Landesverband, dass das dann halt auch legitimiert ist. Aber ich fände halt einen Wettbewerb auch ganz cool. Erinnerst du dich an das Logo von Gaga auf der Pressemappe? Und Sammy, das ist mit Lass mich doch mal ausreden. Ja, ja, weiß ich. Entschuldige. Ich meine, das war klasse und Gaga hat immer tolle Ideen. Ich würde sie einfach fragen. Ja, das ist ja Kreative. Also das hatte ich eh vor. Und die werden mit Sicherheit sich auch, also die werden in jedem Fall mitmachen, das weiß ich schon. Da habe ich schon nachgefragt auf dem kreativen Treffen. Okay. Und zur Webseite und zur Pressemitteilung hätte ich dann auch noch eine Bitte, dass wir uns das hier auch angewöhnen. Ich mache das gerne. Bitte jedes Mal 2 Lektoren und zwar ASAP. Und die sollten dann auch ASAP kommen. Also ich gucke schon dauernd, aber bei uns wird das selten angefordert. Sammy, was hat das mit der Webseite zu tun? Entschuldige, wenn ich dazwischen hake. Ja, für die Webseite genauso. Ja, aber das ist, ja, ist egal. Ist grundsätzlich auch so, dass eigentlich 2 drüber gucken sollten, bevor freigegeben wird. Ich weiß jetzt, ist das nicht, also wenn du es jetzt schon ansprichst, ist das nicht passiert in der letzten Zeit? Nein, auf dem LPT, aber das können wir gleich besprechen. Genau, das hat mit der Webseite nichts zu tun, weil die Texte aus den PMs habe ich so 1:1 auf die Webseite kopiert. Ja, das ist natürlich was anderes, okay. Nee, Thema Webseite ist damit im Prinzip erledigt. Ich schreibe jetzt noch ins Protokoll rein, dass ich noch einen Doodle aufsetze. Gebt mit Ronny, dann soll der das machen. Bitte? Gebt mit Ronny, ob er das übernimmt, dann soll er das Doodle aufsetzen. Okay. Das ist nur lieb gemeint, ich schütze dich vor Überarbeitung. Da hat er recht. Ja, ich freue mich. Gut, Thema Webseite damit abgehakt. Ja, was mich interessieren würde, was haltet ihr denn für besser? Wettbewerb oder kreative Fragen? Du kannst auch beides machen. Also ich würde. Nee, das würde ich eben nicht machen. Weil wenn du die Kreativen fragst und die da ihr Herzblut reinstecken und es dann nachher heißt, es wird ein Wettbewerb entscheiden, welches Logo genommen wird, dann kommen die sich verarscht vor. Dann das sind Profis. Wir können ja bei den Kreativen intern einen Wettbewerb machen, mehr oder weniger. Wir sind ja da mehrere und wir können ja einfach gucken, dass jeder eins macht und dann mal gucken, wie es aussieht. Wir machen einen Wettbewerb und jeder, der ein Logo einreicht und nicht bei den Kreativen ist, wird für die Kreativen verpflichtet. Ich habe eine bessere Idee. Ich würde die Kreativen jetzt nochmal fragen, ob die Lust hätten, wenn wir einen Wettbewerb machen und irgendjemand, der nicht bei den Kreativen ist, gewinnt, dass sie sich dann dazu bereit erklären, das Logo so zu überarbeiten, dass es auch professionell aussieht. Weil es gibt Leute, die senden bei so Wettbewerb selbstgemalte Logos ein und wenn dann sowas gewinnt, haben wir ein dickes Problem. Die Frage ist, Paki, wie eilig willst du es haben? Wenn du einen Wettbewerb machst, weißt du ganz genau, dass es länger dauert. Wenn du die Kreativen direkt fragst, weißt du, dass es schneller geht. Ja, das ist Teil meiner Frage, aber das entscheide ich ja nicht alleine, deswegen frage ich ja. Also ich habe da jetzt keine Vorliebe, was ich machen würde. Wir haben mit Wettbewerb oder beziehungsweise mehreren Leuten, die daran mitarbeiten, in NRW bisher sehr gute Erfahrungen gemacht, siehe Landtagswahlkampf 2012. Und du hast gesehen, was für Plakate da bei der Kampagne rauskamen. Wir haben viele Gestalter in NRW und wir haben viele Kreative in NRW, von daher mache ich mir da keine Sorgen. Und ich glaube auch, dass das von den Kreativen auch angenommen wird, also so ein Wettstreit mit anderen Leuten. Also Zeit ist kein Faktor. Wir haben ja jetzt keine Wahlen. Also Haben wir ein bisschen Zeit. Also ich tendiere zu Kreativen. Ich fände es hübsch, auch anderen Leuten eine Chance zu geben, sich einzubringen. Das motiviert Mensch. Ja. Ich finde Wettbewerb auch schön. Vielleicht ja, sind ja die ganzen Kreativen auch dabei, jeder mit seiner eigenen Idee. Genau, und dann nehmen wir eine Jury oder was auch immer und machen eine Lime Survey-Umfrage und gucken, was wir dann irgendwie einen Mischmasch aus den Votings dann ein Logo auswählen. Das ist gut. Dass wir da immerhin noch ein paar Designer in der Jury sitzen haben. Also ich würde dann irgendwie gucken, dass ich im Bund mal nachfrage, ob da irgendwelche Designer Bock hätten, eine Jury zu machen und dann auch begründet halt die ersten drei besten Logos auswählen und dann das Ganze noch mit einer Lime-Survey-Umfrage begleiten und dann gucken wir halt, was da letztendlich dann als Bestes übrig bleibt. Die Idee an sich finde ich hübsch, aber ich würde dann die Jury auch auf NRW beschränken, weil du sonst unter Umständen jemand drin hast, von dem niemand so richtig überzeugt ist. Kannst du dann auch nicht sagen, nee, dich wollen wir nicht. Ja, Problem ist, wenn du eine Jury in NRW hast, das müssen ja schon Leute sagen, die nicht ihr eigenes Logo eingereicht haben. Also das wird schwierig. Dann müssen wir da in die Jury jemanden reinnehmen, der darf dann nichts einsenden. Ja, ich sende nichts ein. Du willst, das ist quasi eine Bewerbung von dir, in die Jury zu kommen. So ist es. Wortmeldung. Darf ich mal kurz was sagen? Ja. Ich weiß, das wird euch jetzt wehtun, ihr schimpft mich gleich. Aber ihr diskutiert jetzt ernsthaft eine Viertelstunde über ein Logo. Jetzt überlegt einfach mal nur ganz kurz über ein Logo. Wirklich, Leute, das ist fast wie Kaffeemaschine. Nö, finde ich nicht. Aber du bist Designer. Wir wollen das schön haben, wir wollen das hübsch haben. Ach, wie machen wir das jetzt? Nehmen wir das so oder nehmen wir das so? Ach, ich weiß nicht. Schreibe, solche Sachen diskutieren wir durchaus auch schon mal länger hier in der Sitzung. Ich finde das absolut legitim. Ich meine, wir sind ja nicht hier, um irgendwelche politischen Themen nur zu diskutieren oder Inhalte von also, mein Gott, das geht ja auch gar nicht darum, ob es schön ist oder was auch immer, sondern um den Ablauf. Und ich finde, der muss schon gut überlegt sein. Also entweder wir lassen es und der Landesvorstand bestimmt, wir nehmen jetzt das und das Logo oder wir machen halt irgendwie einen Beschluss auf den nächsten RPT oder wie auch immer. Also ich weiß nicht, ich finde das schon wichtig. Ich finde es absurd, 22 Leute zu binden für ein Logo. Aber gut, kann man anderer Meinung sein. Ja, gibt's Gegenrede, dann gehen wir zum nächsten Thema über. Ich würde an dieser Stelle einfach vorschlagen, da wir das jetzt unter Website und ihr euch sowieso über ein neues Design unterhalten wollt, wenn ihr da einen Termin macht, darüber unterhaltet aus diesem Kreis, der daran teilnehmen möchte und jetzt, wie Björn sagt, nicht alle 22 beschäftigen, sondern die sich wirklich mit diesem Thema beschäftigen und das dann einfach kurz vorstellen, eure bei der nächsten oder übernächsten Sitzung und dann kurz darüber abgestimmt wird, welche von euren Varianten man nimmt. Verstehst du, was ich meine? Jojo, machen wir so. Na, da zu dem Thema wollte ich gleich sowieso noch kommen. Unter sonstiges, aber egal. Gehen wir erstmal weiter zum Krähennest, damit wir vorankommen. Ich bin nur kurz weg. Krähennest war in den letzten Wochen in Anführungsstrichen nur aktiv bei den ganzen Sitzungssachen. Da haben die Waku und auch der Bauer Jupp, ich weiß gerade seinen richtigen Namen nicht, gute Arbeit geleistet, weil sie die Sachen immer noch schön online stellen. Wir suchen immer noch Unterstützung für Leute, die Podcasts machen wollen. Ich will da auch, das steht auf meiner To-Do-Liste noch, das wollte ich eigentlich vor der Krankheit machen, auch mal so einen Erklär-Podcast machen, wie man denn eine Aufnahme macht, online stellt und so, damit die Leute einarbeiten können. Ich weiß jetzt nicht, habt ihr am LPT Aufnahmen gemacht, Waku? Nein, weil das Krähen ist kaputt. Ich weiß nicht, ob der Extra-Tobi noch da ist, der kann das vielleicht ein bisschen besser erklären. Das ist jetzt mehrfach kaputt gegangen und ja. Bist du noch da? Ja, ich bin noch da, aber inkognito. Ja, stimmt. Also inkognito kannst du es aber vielleicht ein bisschen besser erklären als ich. Also, so wie es aussieht, also für die, die es nicht so ganz genau wissen, der Pirate Feedlister, der dahinter steckt, ist dafür verantwortlich, Podcasts querbeet zu verteilen und nicht nur auf WordPress. Auf WordPress geht ja auch ohne den Pirate Feedlister, das wird jetzt ja als Notlösung so gemacht. Das ist eigentlich ein bisschen schade, dass wir das so nicht nutzen können, denn der Hintergrund ist, dass es wohl jemand gibt, der offensichtlich riesige Freude hat, das Ding lahmzulegen. Dahinter steckt wohl eine SQL-Injection, also ein böser Hackerangriff. Das ist zumindest die Vermutung. Und mein Leben lässt es nicht zu, alle Varianten durchzuprüfen, was es denn sein könnte und wo da jemand angreift. Wenn ich das wiederherstelle, ist es nach 3-4 Tagen wieder kaputt. Rauf runter, aber es gibt jemanden, der sich besser auf diese Angriffe versteht als ich, und mit dem werde ich mich wohl zusammensetzen und dann versuchen wir das Problem zu lösen. Aber ich denke mal, das kann noch ein bisschen dauern. Habe ich das verständlich erklärt? Irgendjemand macht es kaputt und du redest mit irgendjemandem, der es wieder heile machen kann. Nee, heile machen muss ich selber, aber der versteht, wie man es kaputt macht, der kann, wenn der mir das erklärt, wie man es kaputt macht, kann ich vielleicht verhindern, dass man es kaputt machen kann. Gut, alles klar. Da ich ja auch hier noch ein, zwei Leute vom Krenes sehe, die in letzter Zeit ein bisschen inaktiv war, wir sollten uns mal wieder zusammensetzen und das Ganze ein bisschen anschieben. Ja, nur wie gesagt, momentan geht gar nichts. Also meine Motivation ist jetzt auch gerade null. Ich nehme jetzt hier eine Übersetzung auf und weiß nicht, in wie vielen Wochen ich die vielleicht dann nochmal online stellen könnte. Ja, du kannst sie erstmal auf den Blog stellen. Ich wollte gerade sagen, also lad's einfach bei Archive.org hoch und mach's direkt in den Blog rein, halt ohne Pirate Feed Liste. Das hat halt zur Folge, dass die Podcasts an den ganzen anderen Stellen nicht gelistet werden. Aber im Kern ist WordPress da und das Allerwichtigste ist auch meiner Meinung nach WordPress und es geht auch ohne, halt nur nicht so hübsch und nicht so organisiert. Bist du sicher? Also ich meine, dass ich neulich auf der HP war und mir was anhören wollte und auch das kaputt ist. Ich da auch einen kaputten Link krieg, nicht nur der Feeder. Okay, können wir beide miteinander klären, telefonieren und also da sage ich, das geht schon so. Okay. Genau. Technische Probleme machen wir dann in der Krenes-Gruppe. Ich selber habe jetzt für Donnerstag eine Aufnahme geplant mit Anja Mörsch und Toso zu dem Gruppen- und Einzelmitglieder im Rat, die dann halt kein Antragsrecht haben und so weiter und so fort. Da gibt es eine kleine Anfrage, das aufzuarbeiten. Das können wir dann halt auch ins Krenes nehmen, auf die NRW-Seite und verteilen, weil das halt nicht nur für den Rhein-Sieg-Kreis wichtig ist, sondern grundsätzlich für alle kommunalen Abgeordnete. Ja, das war's zum Krenes. Kommen wir zum Kompass. Time Codex, schieß los. Ja, ich habe schon mal reingeschrieben, der Kompass 2014.3 ist im Layout. Wir mussten den Tick zurückstellen, weil wir A, noch nicht genug Bestellungen haben und B, das Wahlkampfheft für Thüringen natürlich Priorität hatte. Wir werden da demnächst das Layout fertig kriegen vom dritten Heft des Jahres und als PDF auf unseren Blog stellen, das dann auch weitergeben an den P-Shop und so weiter. Die werden dann entscheiden, ob sie das wieder listen wollen. Und mal gucken, ob wir die Nummer dann auch verteilt kriegen in unserem schönen Land. Das Wahlkampfheft von Thüringen ist heute, es ist natürlich super früh, ausgeliefert worden und sieht richtig gut aus und wird aktuell verteilt. Das war sehr viel Arbeit in ganz wenig Zeit und ist eigentlich ein geiles Heft geworden, muss ich sagen. Kann man sich bei euch auf der Seite angucken, ne? Ja, ja, klar. Wir haben eine datenreduzierte Version als PDF da drin, weil das einfach so viel war von dem ganzen Bildmaterial. Das sieht zwar jetzt dann nicht mehr ganz so super aus wie im Druck, aber man kann alles erkennen. Ne? Jo, supi. Ich habe es mir noch nicht angeguckt, ich habe nur die erste Seite gesehen, die fand ich schon nicht schlecht. Ja, da muss ich sagen, die Plakate hat alle der Micha Mo gemacht aus Hessen. Der hat die ganze Linie für die gemacht und die sind wirklich schön geworden. Und wir haben dann das gesamte Heftdesign an die Plakate angepasst, dass wir gesagt haben, das muss dann wirklich farblich alles zusammenpassen. Und er hat da wirklich schöne Sachen gemacht. Auch thematisch liegt das so ein bisschen näher an den Leuten, glaube ich, als Sachsen. Jo. Gut. Ich kann dann auch direkt was zu den Kreativen erzählen. Genau, kommen wir zu den kreativen Time-Codex, bitte. Ja, herzlichen Dank. Wir haben auf dem Landesparteitag samstags in der Mittagspause, sag ich mal, unten im Foyer den Verein gegründet. Wir hatten eine Satzung, die hat der Michel Marsching vorbereitet. Die ist rundgegangen, wir hatten eine Unterschriftenliste, wir haben dann auch gleich die Wahl unseres neuen Vorstands durchgeführt und die Gaga ist in Abwesenheit erste Vorsitzende geworden, der Artgericht ist zweiter Vorsitzender, Schatzmeister ist Stefan Müller Und ja, also das war eine schöne Sache. T-Shirts hatten wir auch schon. Und der Verein wird dann sich darum kümmern, dass wir für die Fraktionen und die Piraten in den einzelnen Rathäusern die ganzen Materialien, wie zum Beispiel Visitenkarten oder irgendwelches Briefpapier oder so, Design, das ist so die Aufgabe, natürlich weiter auch für einzelne Piraten ohne Budget völlig kostenlos und für die Leute, die halt ein Budget haben, dann auch wirklich Gegenrechnung. Dass die Leute, die da mitarbeiten, auch mal bezahlt werden, ja? Ja, zum Beispiel. Schön, das freut mich. Nutze ich gleich die Situation aus, würde ich gerne einen Podcast zu machen, um euch zu bewerben. Ja, prima. Am besten dann vielleicht mit, würdest du mit uns allen oder wolltest du eher mit der Gaga und dem Artgerecht? Wen auch immer ihr mir dann schickt, wir müssen nur einen Termin ausmachen. Alles klar, ich spreche die beiden mal an, weil die haben ja im Prinzip die ganze Vorarbeit geleistet und wir haben dann zusammen den Verein gegründet, aber das sind so die Initiatoren ganz am Anfang. Gut, super. Ich habe bei Cranist ergänzt. Alles klar. Und es gibt eine Webseite, die heißt auch kommaaufen.de. Müssen wir uns mal drüber unterhalten, wie es aussieht mit Videoaufnahmen, oder können wir nochmal drüber sprechen? Ja, Flyerprint, Region, Analyse, Monitoring, Team Scouting, das ist alles noch Zukunftsmusik, das überspringen wir jetzt an dieser Stelle, wie immer. Kommen wir zu den Anfragen AKs, AGs, liegen mir keine vor. Hat irgendjemand sonst aus den AKs oder AGs was gehört? Nee, aber ich bin zukünftig Mitglied im AK Bildung und werde da mit Sammy und Wilk und so weiter zusammenarbeiten und habe mir fest vorgenommen, da auch Internas mit Sammy zusammen dann hier in die ÖA zu tragen. Gut. Kommen wir aber gleich auch nochmal zu, wenn ich auch noch was ansprechen wollte. Sonst noch jemand? Ich höre, das ist nicht der Fall. Veranstaltungen. Anstehende Veranstaltung ist meines Wissens nur der TDPA momentan und der ist noch in Planung. Der ist auch noch nicht fest, also ist noch nicht fest an welchem Tag, entweder 1. oder 2. November. Ich gucke jetzt mal gerade in meinen Kalender. Es gibt am Samstag eine Hanf-Demo in Essen. Sind Sie wieder eingebunden? Die Nadja Reigel aus Dortmund hat mich dazu auf Facebook eingeladen für Handfallsmedizin, Rohstoff und Genussmittel. Da sind 1, 2, 3, 4, 5 Facebook-Freunde von mir bei. Zusagen, Gäste 259, eingeladen 3,5. Paki, ja? Sind wir als Piraten offiziell dabei? Nein, das ist einfach so eine Demo. Trotzdem nicht uninteressant. Ja, aber wollen wir dazu eine Pressemitteilung oder sonst irgendwas schreiben? Nein, aber wir sammeln ja so grundsätzlich erstmal alle Veranstaltungen, die für uns thematisch interessant ist. Da könnte man ja zum Beispiel jemanden, der da ist, anfragen, dass er da einen Blogpost zuschreibt. Da geht es ja wohl vorrangig um die medizinische Seite und Nutzung und das fände ich ganz interessant. Ja, vor allem ist da die Sandra Lörs sehr aktiv. Die könnte man eventuell fragen. Ja, dann haben wir die beiden Wahlen. Ich glaube, das ist am 7. ne? Und am 14. oder sowas. Thüringen und Brandenburg. 14. September. Das ist der 14., ja. Also Thüringen dann, jedenfalls. Am 13. September ist NRW-Aktionstag Pflege am Boden. Wäre auch noch eine Idee. In Düsseldorf. Ich schmeiß einfach mal raus, wenn ihr das aufgreifen wollt und ins Protokoll hauen wollt, bitte. Pflege am Boden, das ist gut. Da könnten wir den Thomas McWyers fragen, ob er dazu passend zu dem Tag was schreiben will. Den twitter ich nachher mal an und frage, ob er sowas machen kann. Ob er dazu Zeit und Kapazitäten hat. Oder hat sonst noch jemand die Idee, was er dazu machen können? Weil Pflege am Boden ist am 13. Also, muss mal hochkopieren. Ich guck nochmal. Ich kann die Sandra auch mal fragen und den Thomas auch. Ich habe mal so eine ganz dumme und grundsätzliche Frage. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Veranstaltungen und Terminen und Aktionen? Also bei uns im Pad. Termine sind, ist glaube ich eher, Termine und Aktionen ist glaube ich eher sowas, was wir da gerade reinschreiben. Also Veranstaltung ist was, was wir machen und das, der Rest ist im Prinzip das, das, der Rest ist im Prinzip Termine. Dann schreiben wir jetzt gerade falsch, also. So. Okay. Ich habe die Aufdröselung auch nicht ganz verstanden, Paki. Veranstaltungen wäre etwas, was wir selber veranstalten. Wir hatten ja auch schon mal einen Tag der AGÖA oder sowas. Oder ach, vielleicht könnte man da ein Mumble reinschreiben zur Webseite oder so. Also ja, eigentlich sind Veranstaltungen sowas wie die TPA, wie der LPC oder wie Demos, wo wir federführend sind oder groß mit dabei sind. Termine sind Sachen, die anstehen, wo wir mit dabei sind oder wo man was zu machen kann. Oder halt, ich sag mal, so Termine wie der Welttag des Lego-Männchens, wo man dann sagen könnte, wir sind gegen Lego-Männchen, weil es die Ölressourcen auffrisst, was auch immer, ganz blöd nichts gesprochen. Und da kann man dann gucken, ob man was machen will. So, Blogpost-mäßig. Deswegen ist das, wir haben halt quasi den Wechsel vom Veranstaltung auf Terminaktion ein bisschen übersprungen, weil Paki direkt weiter vorgeprescht ist. Veranstaltungen stehen bisher bei uns nur der TDPA im Raum. Also dann, ich hatte was bei Termine eingetragen, weiß jetzt nicht mehr welche Zeile. Es ist der internationale Tag, Aktionstag wieder gegen TTIP, CETA und TISA am 11. Oktober. Da hatte ich in der Sprechstunde beim SECOR und am LPT auch schon darauf hingewiesen und woanders auch. Da wollen wir möglichst alle, wirklich alle gemeinsam bundesweit was machen. In den Städten, wo es möglich ist, mit anderen NGOs und Ähnlichem zusammen, ruhig eine Demo. Irgendwo wird auch schon eine, ist schon eine geplant, habe ich gelesen. Aber alle anderen, wenn so viele wie möglich gute Infostände genau zum Thema, dass wir das alle gemeinsam über den ganzen Bund hinweg machen. Wann ist der Tag? 11. Oktober. Deswegen, es eilt, wenn wir nicht wieder wie üblich alles vor uns herschieben wollen. Ich habe den SECOR auch darauf angesprochen und auch wegen Material, weil das ja auch immer so ein Problem ist. Dann sind plötzlich nicht genug Flyer da oder Banner oder was auch immer. Und die kümmern sich drum und sehen auch zu, dass es verteilt kriegen, hat er zugesagt. Bernd steht schon in Pad-Zeile 218. Ja, da hatte ich es reingeschrieben. Mir ist gerade bloß das ganze Mumble abgehauen und das Pad auch mit. Ja, Entschuldigung. Steht aber drin. Wenn du jetzt sagst, der Bund liefert, der BUFO liefert Materialflyer etc., wer kümmert sich denn, weil ich kenne keinen Namen in NRW, dass die ganzen Städte und Kreise davon erfahren? Das sollte wohl im Sinne eines jeden LAFOs sein, diese Informationen so breit wie möglich zu streuen. Paki, weiß der LAFO das schon? Was denn? Ich habe nicht wirklich zugehört. Oh, weia. Das weiß ich. Ja, Opt-out Day, ne? Opt-out Day gemeinsam damit auch, ja. Aber in erster Linie ist der internationale Aktionstag gegen TISA, TTIP und CETA. Nee, das wusste ich nicht. Ich weiß nur, dass die am 28. jetzt das Treffen hatten und da gab es wohl auch einen Bericht zu, haben die nicht heute auch PolGF-Treffen gehabt und wollten das da besprechen? War da jemand? Ja, PolGF-Treffen war auch, war ich aber nur ganz kurz und hatte was ins Pad geschrieben, auch wegen dieses Tages. Und SECOR hatte gesagt, also TTIP hatte ich ihn darauf hingewiesen. Da hat er gesagt, ja, dann können wir das ja gleich, das ist der gleiche Tag wie Opt-out-Day, da machen wir das gleichzeitig. Denn mit den Unterschriftenlisten für Opt-out-Day oder so kannst du natürlich auch wunderbar mit Leuten ins Gespräch kommen und es hat ja auch sehr viel miteinander zu tun. Also es gibt eine zentrale Orga dafür, wir müssen es nur noch in die Kreise und Gemeinde tragen und wenn wir wissen, wer mitmacht, können wir dazu eine passende entsprechende PM ausmachen, beziehungsweise im Vorfeld auch schon mal eventuell, ich sag mal, über Social Media Kampagnen fahren. Richtig? Richtig. Und es kann natürlich jeder Einzelne in seinem KV oder hier im Kreis Paderborn eine PM schreiben, dass an diesem Tag ein Infostand in der City ist und so weiter. Ich habe mal das Pad, was SECOR rumgeschickt hat, zum ersten Planungstreffen da mit reinkopiert. Ja, wir müssen nur sehen, dass wir auch dem BUFO dann auf den Hacken bleiben wegen Material. Denn das muss dann ja auch, wenn es hier irgendwo zentral in NRW angeliefert wird, nach entsprechender Anzahl Bestellungen, muss es dann ja auch noch verteilt werden. Und das ist immer ein Problem bei uns. Dann wieder meine Frage. Diesen Aktionstag, sollen wir den von der AGÖA aus koordinieren, Paki, oder wird das vom Vorstand noch an irgendjemanden gegeben, oder wie sieht das aus? Haben wir noch gar nicht diskutiert. Ich würde das mal unter Sonstiges in die Vorstandssitzung tun. Wir haben Morgen Abend, glaube ich, eine Besprechung, ne, Maja? Und dann würde ich das mal ansprechen. Und dann haben wir am Donnerstag die konstituierende Sitzung. Vielleicht finden wir da ja irgendwie noch im Anschluss Zeit, das ein bisschen zu besprechen. Wäre ganz gut, wenn wir es nicht allzu lange vor uns herschieben, weil, wie gesagt, die Planung, wenn die früh genug steht, umso besser. Gut, also der Vorstand, das kann ich jetzt festhalten, kümmert sich darum, wie das in NRW organisiert wird und dann können wir uns von AGÖA darauf stürzen. Ja, können wir so machen. Wir sollten vielleicht schon im Vorfeld über sämtliche lokalen Listen, also über OWL oder Städte oder sonst irgendwas auch pushen. Ja, wir sollten vorher irgendwie uns zumindest überlegen, machen wir das irgendwie in einer Stadt, machen wir das in mehreren Städten, so holen wir da die NGOs mit ins Boot, machen wir eine Kundgebung, machen wir eine Demo, melden wir Demos an. Das sind alles schon so Sachen, die wir jetzt in der ÖA, glaube ich, nicht besprechen können, sondern wo wir uns vielleicht schon mit Jens vielleicht auch nochmal zusammensetzen in der Vorstandssitzung, der ja doch relativ viel Demo-Erfahrung hat und wir haben da mittlerweile ja schon so ein paar Fehlerchen gemacht, die wir jetzt vermeiden können. Also eine große Demo-Paki ist schon in der Planung an dem Tag. Ich komme jetzt gerade nicht drauf, in welcher Stadt. Darf ich euch nochmal wieder ausbremsen, bitte? Ja. Ich halte fest, der Vorstand kümmert sich drum und gibt der AGÖA nächste Woche zurück, was Phase ist. Da können wir überlegen, was wir da öffentlichkeitsarbeitstechnisch zu machen. Und Sammy nervt den Vorstand und nicht die AGÖA-Sitzung mit dem Thema so lange. Ja, ist gut, Bernd. Ich frage mich, also es geht nur darum, diese Diskussion, was wie wo gemacht wird, ist für uns ja erstmal, ne? Ja, hast vollkommen recht. Zweitrangig. Wir müssen wissen, was gemacht wird, da können wir dazu die Öffentlichkeitsarbeit aufsetzen. Ja, aber die ganze Demo-Planung ist nicht unsere Aufgabe, das hast du richtig erkannt. Gut. Jo. Also halten wir jetzt an dem Punkt fest, der LAFO meldet sich bis nächsten Dienstag und sagt uns, was Phase ist. Ja, ich möchte das aber in der Zeile 219 festgehalten haben im Protokoll, weil ihr habt euch jetzt über einen Aktionstag TTIP und so weiter unterhalten, ne? Das ist ein und derselbe Aktionstag. Das ist derselbe Tag, aber zum Opt-out-Day, der gegebenenfalls, wie ich schon sagte, das ist dasselbe Datum, aber zu dem Opt-out-Day, der eventuell auch am 11.10. stattfindet, würde ich gerne noch einen Satz sagen, wenn ich darf. Immer. Dankeschön. Da gab es dieses Treffen, wo auch das Protokoll von Paki verlinkt worden ist, da ging es ausschließlich eigentlich um den Opt-out-Day und nur der Termin kumuliert da irgendwie. Dazu gibt es morgen ein zweites Treffen im Mumble der AG Datenschutz, wo wohl auch wieder der Bufo dabei sein wird. Und da wird sich erstmal rausstellen, ob das jetzt so bleibt bei dem Termin, denn da sind auch noch die Landtagswahlen in Bremen, ist vielleicht dann doch nicht so schick. Opt-out-Day ist der Bufo gebeten worden, die Schirmherrschaft zu übernehmen, das irgendwie über die Bühne zu kriegen. Momentan ist ein kleiner Aktionstag am 11.10. und ein großes Aktionsding mit Bündnispartnern irgendwann im März geplant, um dann nochmal verstärkt auf das im Mai geänderte Meldegesetz hinzuweisen. Du bist ja bei der Sitzung AG Datenschutz, ne? Jupp. Dann berichtest du Dienstag darüber, ja? Ja. Schön. Ich wollte es halt jetzt hier nicht so vermischen. Es ist der gleiche Termin, aber zwei verschiedene Sachen. Ich kann auch einfach mit dem Siko nochmal telefonieren und den fragen. Dann sprechen wir das und ich denke, der Seko ist morgen in der Sitzung. Ah, okay. Ja. Ja, wir werden am Donnerstag im Übrigen, um euch mal jetzt zu informieren, sind ja doch sind sogar 30 Leute hier. Wir werden das Thema diskutieren, dass wir die Landesvorstandssitzung, die ja immer zeitgleich mit der Bundesvorstandssitzung stattfindet, auf einen anderen Tag zu legen. Also momentan seid ihr doch schön abwechselnd im 14-tägigen Rhythmus. Ich dachte, die sind jeden Donnerstag beim Bufo. Nee, die sind auch 14-tägig und immer abwechselnd mit euch. Ah, okay, das wusste ich nicht. Ja, das ist eine gute Info. Danke. Oh, sehr gerne. Vaku, bis jetzt war es, wenn mich nicht alles täuscht, jeden Donnerstag. Es ist nämlich ein paar Mal gleichzeitig gewesen. Nein. Und auch da bin ich jetzt Spielverderber, weil auch das gehört nicht hierhin. Richtig. Gibt es weitere Termine? Wenn ihr was habt, schmeißt rein. Ich gucke gerade mal in den Bundes-Google-Kalender, ob irgendwelche politischen Termine anstehen. Also ich weiß nur von einer Sache zu den Landtagswahlen. Der Joachim hat mir auf dem LPT erzählt, dass er jetzt am nächsten Wochenende, ich weiß aber jetzt nicht Samstag oder Sonntag, in Thüringen ist, zu einer großen Veranstaltung, die wir da machen. Er sagte, das wäre das erste große... Die erste große Marktplatz, den sie machen. Ich weiß nicht, ob das interessant dann ist für den Block in NRW. Vielleicht höchstens unter dem Gesichtspunkt, dass da halt der Fraktionschef aus der NRW-Fraktion hinfährt. Das kann ich nicht beurteilen. Aber immerhin wird er da Infomaterial schicken und so, das hat er gesagt. Ich habe noch einen Termin. Am 5. Oktober wird die Luxemburger Piratenpartei 5 Jahre alt. Da könntest du als Atarchie ja ein schönes Grußwort schreiben. Mhm. Dann trag das mal bitte direkt ins Pad ein. Hab ich. Ich denke mal, ich werde da auch hinfahren. Kleine Zusatzinfo zu dem Event in Erfurt. Es wird nicht nur Joachim dort auftreten, auch Nico Kern haben zugesagt, Olaf Wegener und Dietmar Schulz. Aus Schleswig-Holstein kommt Patrick Breyer unter anderem und Bruno Kramp wird auch dort sein, also und der ganze, das Ganze soll zumindest auch bildlich aufgezeichnet werden. Wir sind im Augenblick noch dran, dort eventuell auch einen Stream hinzubekommen. Das ist prima. Also ich hatte mit denen gesprochen, dass sie uns auf jeden Fall Fotos und sowas schicken, weil im Kompass wollen wir das auf jeden Fall bringen. Wenn die alle dahin fahren, ist das ja vielleicht hier auch interessant. Also aus Bundesebene, aus Stefan Körner und Christus werden auch dort auftreten. Klaus, twittert ihr den Termin auch? Ja, der Termin ist, müsste mittlerweile auch bereits auf der Bundeswebseite mit einer Banner verewigt sein. Ich habe auch gerade mal hier im Augenblick auch noch in die Dropbox hochpackt. Das ist also der Ablaufplan für diese Veranstaltung. So, darf ich dann auch noch einen Termin reinbringen? Klar. 6. September, ist ein Samstag, ist eine Kundgebung in Stukenbrock um 15 Uhr auf dem sowjetischen Soldatenfriedhof mit ganz bekannten Rednern. Habe ich jetzt im Moment hier nicht auf dem Papier. Das ist deswegen interessant, weil Herr Gauck ja sich so toll verhalten hat bei dieser anderen Veranstaltung und die Russen so schön ausgegrenzt hat. Diese Veranstaltung halte ich für relativ wichtig. Ich werde auch da sein. Stukenbrock ist so in Richtung Bielefeld in der Senne. Der Soldatenfriedhof ist sehr groß und bekannt. Von wem wird das organisiert, Sam? Jetzt muss ich nachgucken. Gebt mir einen Moment Zeit. Ja, Bernd, wir haben im Prinzip keine Termine mehr, glaube ich, sonst. Also ich glaube, wir können dann auch zum Newsletter übergehen. Ich habe nur 1-2 Termine gerade aus dem Kalender, Sekunde. Okay, ich finde nichts mehr. So, ich poste gleich mal den Link in Pad-Chat. Oder soll ich es ins Pad posten? Mach das ins Pad, Zeile 210. Okay. 10.9. Geburtstag der Piratenpartei steht da. Ich sagte euch, ich trage Termine ein. Ich gehe sie gleich durch, Sekunde. Packe, ich habe die Zeile vergessen. 210. Okay. So, wir haben, oder ich habe noch rausgefunden, wo haben wir es denn? Am 8.9. ist Welttag der Alphabetisierung. Möchte dazu unsere Bildungspolitiker was sagen? Blogpost, irgendwas darauf hinweisen, das zum Anlass nehmen. Ja, wir könnten nochmal diese Anträge thematisieren, die wir angenommen haben. Also 8.9., das ist ja nächste Woche Montag. Wenn wir da jetzt, bis zum Wochenende irgendwie einen Text vorbereiten, der auch inhaltlich sich mit den Anträgen beschäftigt. Die sind ja recht umfangreich, sind 3 oder 4 Stück. Zum Thema Bildung aus der Schuldenbremse nehmen und noch diverse andere wichtige Themen wie Master, Platzgarantie und so. Das könnte man zu einem Blogpost oder zu einer PM oder auch ein Pamphlet zum Thema NRW-Bildungspolitik, die ja auch hier und da ziemlich hakt. Wir kriegen also vom AK was, ja? Ja, Sammy, oder? Müsste doch eigentlich möglich sein, da bis Samstag oder so einen Text zusammenzukriegen. Ich habe gerade nicht aufgepasst. Was hast du gesagt? Für was ein Text? Am Montag ist Welttag der Alphabetisierung und quasi könnte man in Vorbereitung dessen entweder eine PM oder einen Blogpost zum Thema Bildung schreiben in NRW. Ich schaffe es nicht. Ich setze mich mit Wilk und Masch zusammen. Ich habe eine Idee. Gib mir mal ein paar Minuten, ich zeige euch was. Sekunde. Ich wollte gerade sagen, lasst doch den Schreibreform dazu was sagen. Entschuldigung. Ja. Whatever, ihr kümmert euch drum, dass bis zum Wochenende was kommt oder drückt mir irgendwas nichts kommt, ja? Ach, das kriegen wir schon hin. Gut, dann nehme ich das so auf. Und wegen der Schreibreform noch überlegt, kommen wir zum 10.09.2014, Geburtstag der Piratenpartei. Müsst ihr dann quasi die Achte sein, oder? Ich packe einen Kuchen. Dachte, das wäre meine Aufgabe. So, das kann nur die Winnie jetzt machen. Ey, ich kann auch Kuchen backen. Nein, aber vielleicht möchte irgendjemand zu diesem Tag was schreiben. So, ich sag mal so, der erste Vorsitzende zusammen mit dem Fraktionsvorsitzenden der Piraten in Nordrhein-Westfalen. Ja, ich rufe den Sekor an, sag dem, hau rein, trink einen für mich mit und dann lege ich wieder auf. Nein, keine Ahnung. Wir können uns ein schönes Geburtstagsmeme ausdenken. Und vielleicht die Kreativen da ein bisschen was basteln lassen für die Social-Media-Kanäle. Irgendwas völlig Beklopptes, keine Ahnung. Oder wir geben eine... Ich meine, der Bund wird mit Sicherheit halt irgendwann eine PM dazu rausgeben. Ich glaube, NRW hat ja im Juni oder wann. Insofern ist das eigentlich Bundesthema. Also würde ich auf jeden Fall die PM auf die Landesseite nehmen und vielleicht auch an die Kreise weiterreichen. Ja, das machen wir sowieso mittlerweile. Ja. Mein Gott, ansonsten, also so Pathos-Thema, wie alt werden wir überhaupt? 2006 bis 2014, müsste der achte sein, oder? Also acht Jahre ist im Prinzip dritte Klasse, ne? Ja, haben auch gar keinen so wirklich vitalen Grund, da im Moment irgendwas zu feiern, dann würde ich lieber auf den 10. warten. Nee, Quatsch, was erzähle ich denn? Acht Jahre ist dritte Klasse doch. Peng, ich glaube, du hast recht. Wenn hier jemand im Raum eine andere Meinung hat, bitte einfach mal sagen. Wir übernehmen das, was der Bund kommt und wir machen über unsere eigenen Social-Media-Kanäle irgendein lustiges, schönes Meme dazu und gratulieren dann halt uns selber quasi oder so. Wir können ja auch schreiben, wenn wir 10 sind, sind wir wieder dabei. Da habt ihr den Text im Welttag. Aha. Ach, du bist so konstruktiv heute, Schreibi. Ich bewundere dich. Wie schaffst du das? Siehst du mal das bitte vor, Schreibi? Oh ja. Ich habe ganz einfach den Text von unserem Antrag genommen und den Schriftsatz auf Symbol umgestellt und unten drunter geschrieben, heute ist Welttag der Alphabetisierung. Den Text kann man dann separat nochmal in lateinischer Schrift verlinken. Also 7,5 Millionen kann ich irgendwie lesen. Ja, man sieht so ein paar Sachen, die man halt sieht, aber für den Rest ist man halt funktionaler Analphabet. Das ist eine coole Idee. Das ist echt eine coole Idee. Ja, finde ich auch. Das regt zum Nachdenken an. Finde ich gut. Ihr bastelt da was fertig bis Samstag. Ich schicke dir das zu, Bernd. Der war gut. Ja, mach das. Ich pack's an dem Pad und dann schicke ich Paki. Ich weiß nicht, ob das griechische Schriftzeichen so übernimmt. Ich glaube, der wandelt das um. Ich probiere mal gerade. Warte mal. Gut. Nimm. Paki, du nimmst das mit zu den Kreativen mit dem Geburtstag, hast du gesagt, ne? Mhm. Gut. Dann haben wir das. Am 15.09. ist Internationaler Tag der Demokratie. Oh, krass, der übersetzt das direkt. Ist die Frage, was WordPress daraus macht, aber das können wir ausprobieren. Ja, muss ich gucken, wie ich das hinkriege mit dem Zeichensatz. Du machst das schon nach der Sitzung. Nee, ich mach das nicht. Egal, weiter im Text. Internationaler Tag der Demokratie. 15.09. Könnte man ja fast... auf nächste Woche? Könnte man ja fast ein Video zu machen, wo man verschiedene Leute fragt, warum Demokratie wichtig ist. Ich überlege mir da mal was. Also übersetzen kann ich's jetzt. Paki und Bernd, ich habe euch das Ding als OpenOffice-Datei geschickt. Und wenn ihr das in ein HTML-Dokument einfügt, auf der Website, solltet ihr das nicht übersetzen. Supi, danke dir. Bitte. Ich bin mal eben AFK 2-3 Minuten. So, was war der nächste? Welttag der Demokratie? Internationaler Tag der Demokratie. Dann kommt am 19.09. der Sprich wie ein Pirattag. Weiß nicht, was wir machen müssen. 20.09. Tag des Handwerks. Am 21.09. ist Weltfriedenstag. Wie hat die Partei sich positioniert zu den Waffenlieferungen? Irgendjemand hat in der Flaschenpost geschrieben, wollen europäische Armee. Ja, irgendjemand hat auch einen Blog weiter. haben wir dazu eine Positionierung? Ich bin gerade überfragt. Hat irgendeine Fraktion sich dazu positioniert? Wozu? Zu den NRW wüsste ich nicht. Zu was? Zu den Waffenlieferungen an die Kurden, um gegen die IS zu kämpfen. Die AG Außenpolitik oder so hat das über die Flaschenpost gemacht. Das waren, glaube ich, keine Fraktionen. Nee, das war ein persönlicher Blogpost von einem Bochumer, glaube ich. Thematisieren wir das hier nicht weiter. Nee, würde ich jetzt auch nicht. Ich glaube, du kennst den auch und das kann man mal machen, aber ja, ob es irgendeinen Mehrwert hat, wage ich zu bezweifeln. Also ich würde es auf der NRW-Seite machen mit Leuten, die wirklich irgendwie innerhalb der Partei auch diese Diskussion dann auch schon mal angestoßen haben. Also was ich raten kann, ist den Enno Lenze darauf anzusprechen oder sich mal anzugucken, was der im Moment macht. Wenn ich Bufo wäre, hätte dem schon längst eine Beauftragung gegeben als diplomatischen Vertreter im Ausland oder sowas, weil der wirklich gute Arbeit macht. Aber das ist meine private, persönliche Meinung. Der Enno hat schon was geschrieben dazu, Paki. Ja, auf der Webseite auch, ne? Das war aber nicht das, was ich meinte. Der hat, glaube ich, auch nicht zu den Waffenlieferungen geschrieben, sondern zu den Kurden, glaube ich. Also zu den Kurden allgemein und seine Reise dahin und Wollen wir denn dazu auf NRW immer eben was machen oder warten wir, ob der Bund was macht? Also ich würde es beim Bund lassen. Ich glaube, das ist nicht Landesthema. Gegenrede dazu? Oder? Was denkt ihr? Wäre höchstens ein Landesthema, wenn das jetzt die Rheinmetall hier in Düsseldorf machen würde oder so, aber sonst finde ich auch, ist das eher Bund. Dann lassen wir es auch beim Bund, es sei denn, es fällt uns noch was anderes auf. Also was, ja? Mal kurz, ich habe jetzt hier was gefunden von Jan Ortgis, Mitglied der Berliner Piratenpartei und gepostet auf piratenpartei.de vom 19.8. Der Link ist im Mumble. Mhm. Da geht es vielmehr eigentlich generell um das Versagen der Weltgemeinschaft, wenn ich das Topic so lese. Im unteren Teil geht es um die direkten Waffenlieferungen von Frankreich und der USA an die kurdischen Gebiete und was wir daraus lernen könnten etc. Aber ansonsten würde ich mich persönlich auch aus NRW-Sicht darauf anschließen, dass das ein definitives Bundesthema ist. Ja, sehe ich auch so. Ja, denke ich auch. Also man könnte den Foti vielleicht mal fragen, weil der halt ehemaliger Europakandidat war und ob er da Bock zu hat, dafür für den NRW-Blog was zu schreiben. Aber ich weiß nicht, ob der im Moment dazu Bock hat. Speziell zum Thema Waffenlieferungen? Ja, im Rahmen des Weltfriedentags halt, ne? Ja. Genau. Den werde ich anfragen. Danke. Ach, um euch kurz auf dem Laufenden zu halten, das Kaninchen hat übrigens den Server verlassen. Wie? Was? Wer? Nix, ich wollte nur trollen. Da steht 22.29 Uhr, Kaninchen hat den Server verlassen. Hast mich wirklich getrollt. So, dann wären wir mit den Terminen erstmal durch soweit. Können wir nächste Woche nochmal über die Sachen drüber sprechen und die Ergebnisse zusammentragen. Prima. Haben wir diesen Landtagswahl in Thüringen, Baden-Brandenburg? Hast du jetzt übersprungen, oder? Ja, die habe ich einfach mal stillschweigend übergangen, weil das halt Landtagswahl in Thüringen und Brandenburg ist. Ja, okay, alles klar. Hätte ja sein können. Okay, gut. Ich kann allerhöchstens noch sagen, dass die Piraten Thüringen um den Fracking-Spot aus NRW zur Zweitverwertung nehmen. Aber mehr habe ich dazu nicht. Gut. Wenn jetzt keiner widerspricht, kommen wir zu Sonstiges. Es widerspricht keiner. Wunderbar. Sonstiges Newsletter September 2014 ist in Vorbereitung. Wird sich halt in die erste Woche September verschieben und nicht direkt am Anfang September. Weil ich jetzt erst angefangen habe, als ich aus dem Urlaub raus war. Ist aber in Bearbeitung. Mir fehlen noch die Texte von Fraktion und Landesvorstand. Die habe ich aber heute nochmal getreten. Und ich selber werde wahrscheinlich erst morgen Abend damit fertig. Da muss er noch durchs Lektorat und wird in der Woche rausgehen. Ja, mea culpa. Also ich schaffe das heute Abend wahrscheinlich nicht mehr, den Text noch fertig zu machen. Kein Stress. wird sowieso frühestens morgen Abend fertig. Ja, du bist witzig, ja. Lektoratanfrage schickst du dann über die Mailingliste, ne? Ja, wie immer. Ich benutze ja auch mittlerweile schön vorbildlich die PM-Vorlage, wo man noch eintragen kann. Das habe ich am Anfang nicht gemacht, da bin ich ja angemeckert worden. Und da könnt ihr euch dann wieder eintragen. Ich schicke das halt auch immer über AGÖA-Liste und über die allgemeine Lektorenliste im Bund, damit das schnell geht. Gehst du da nochmal drüber? Das Problem ist nämlich, was ich sehe, durch das Kopieren sind ganz viele doppelte Leerzeichen drin. Viele habe ich schon rausgenommen, aber es sind immer noch ohne Ende. Ich weiß nicht, ja, wie gut. Das kommt. Das haben wir häufiger. Ja gut, das ist ja auch, dann wäre auch Sache des Lektorats, ne? Work in progress. Jo, das Thema, wo wir gerade dabei sind, Vorwort für den Newsletter. Ich hatte ein Grußwort für den Landesparteitag in der Pressemappe geschrieben. Ich überlege, einen Teil davon zu nehmen. Ich kopiere das einfach mal rein und dann sagt ihr... Ich bin da sehr pragmatisch. Das ist die Aufgabe vom Landesvorstand. Wir kriegen was von euch und dann gucken wir, ob es gut ist. Nee, ich wollte es ja sagen. Ja, aber in Anbetracht der Sache, dass die Sitzung noch schon eineinhalb Stunden läuft und Vaku noch über die LPT-Nachlese sprechen will und ich auch noch zwei, drei Sachen anmerken will, bin ich heute ein bisschen ruppig. Ich gebe das zu, ich entschuldige mich dafür auch, dass ich heute relativ ruppig bin, aber es muss halt auch weitergehen. Ihr dürft mich auch gerne kritisieren deswegen. Ich ignoriere das dann. Nee, mach mal ruppig weiter, ich bin müde. Ja, kommen wir zur LPT-Nachlese. Vaku, schieß vor. Schieß los, ich war eh nicht da, kann ich nichts zu sagen. Ja, cool, danke. LPT, also AGÖA waren da in der Paki, Sami und ich am Samstag. Am Sonntag war ich nicht da. Ich hörte gerade, dass da noch jemand anders mitgemacht hat. Jürgen. Bei den PMs. Aber nur bei der letzten PM. Gut. Ich will eigentlich gar nicht großartig über die Qualität der PMs sprechen, sondern für mich wäre es ganz wichtig, dass wir uns im Vorfeld wesentlich besser organisieren. Es tauchte irgendwann um 10 oder halb 11 die Frage auf, wer twittert denn eigentlich über den NRW-Account? Da gab es ein bisschen hin und her, bis es dann hieß, ja, der Pipimite macht das, hey cool, war dann ja auch okay, hätte man aber besser schon in der Sitzung davor im Vorfeld abgeklärt. Auch was Facebook angeht oder so, da habe ich jetzt gar nicht geguckt und mich nicht gekümmert. Dann ist es nun mal so, dass ein LPT für uns alle auch so ein bisschen Socializing ist und es ist schön, wenn drei Leute da sind und sagen, ja, sie machen das da. Im Vorfeld waren es noch ein paar mehr, wenn man ins letzte Protokollpad guckt. Aber es ist ganz wichtig, dann auch zu verstehen, das müssten Menschen sein, die sich tatsächlich überwiegend im Pressebereich aufhalten und nicht so viel Zeit für Socializing haben. Und dann ist Paki mal der ganz Falsche, weil er als Vorsitzender erstmal eine Antrittsrede hält, dann als Kandidierender nochmal eine Rede halten muss, dann gewählt werden muss, nach der Wahl auch erstmal wieder nicht wirklich da ist. Also da müssen wir uns wirklich personell Gedanken machen. Es war jetzt, ja, vakuant, Dankeschön. Ich meine ja uns und nicht euch, ja? Ich weiß. Da müssen wir uns irgendwie, glaube ich, auch noch ein paar Strategien überlegen. Es können durchaus Pressemitteilungen im Vorfeld vorbereitet werden, gerade bei so einer Vorstandswahl, die so, ja, sagen wir mal, ist ja klar, man wählt den ersten Vorsitzenden, dann kommen die. Da kann man im Prinzip schon 4, 5 Pads vorbereiten und sich im Vorfeld Gedanken machen. Man sieht ja, was für Anträge anstehen, was da noch interessant wäre. Wenigstens sollte man sich im Vorfeld darüber einig sein, wie viel PMs wollen wir denn eigentlich rausschicken, auch darüber. Marco, was? Darf ich dich kurz unterbrechen? Wir haben einen Fehler gemacht. Wir haben keinen Ersatz für Bernd gesucht. Wir haben uns einfach darauf verlassen, dass alles gut geht. Du hast gesagt, okay, sind ein paar Leute da, kriegen wir schon hin. Wir haben uns irgendwie auf Zug gesagt. Das hast du gesagt. Ja. Ja, und aber ist ja auch wurscht. Ich glaube, dass mir da keiner widersprechen würde hier von den Leuten, die in der letzten Sitzung waren, die gesagt haben, ja, irgendwer wird sich schon kümmern. und keiner darüber nachgedacht hat, wie man Bernd da wirklich ersetzen kann, weil wir uns da normalerweise auf Bernd verlassen können und der war halt in Urlaub. Ja, und ich möchte ganz kurz dazwischen, ihr dürft nicht vergessen, Holarus hat beim letzten LPT auch sehr viel gemacht, also das ist jetzt nicht nur meine einer gewesen, wir brauchen ganz dringelingenst, also wir haben momentan einen Beauftragten, das ist der zweite stellvertretende Pressesprecher und ich hätte ganz, ganz, ganz doll gerne irgendwann mal wieder einen Pressesprecher und einen stellvertretenden Sprecher vor mir, weil ich habe gesagt, ich mache das mit dem organisatorischen Hintergrund, dazu komme ich nicht mehr. Und ich war ja auch noch gar nicht fertig. Ich muss euch recht geben, beim letzten LPT war es maßgeblich der Holarius, der als ruhender Pol überwiegend hinten gesessen hat und seine Laufburschen hatte, die ihm Leute rangeholt haben und das ist relativ gut gelaufen. Bernd saß auch überwiegend hinten, hat sehr viel Krennest gemacht. Und das ist halt diesmal personell schlecht gewesen. Aber das ist auch nicht unbedingt das, was ich meine. Ich glaube, dass wir es besser vorbereiten können. Wir müssen uns nicht auf einem LPT um 11 Uhr fragen, oh, hätten wir denn vielleicht eine Anfangs-PM schreiben sollen, so wie der Bund das immer macht? Das können wir doch alles im Vorfeld klären. Also ich denke, man sollte so eine Strategie irgendwo im Pad mal festhalten, dass man sich vorher im Klaren ist, wie viele PMs wollen wir eigentlich rausschicken? Inwieweit können wir die vorbereiten? Wer macht Twitter? Wer macht Facebook? Wer sitzt vornehmlich hinten? Wer geht raus? Wer macht Krähennest und so? Also das wirklich einfach besser aufteilen und vorbereiten. Ich glaube, damit wäre schon viel getan, auch wenn es dann letztendlich nur 3 oder 4 Leute sind, die tatsächlich da mitarbeiten. Ja, was die Pressebetreuung anging, muss ich sagen, hatten wir wenig zu tun. Also das war wirklich so die geringste Pressefrequenz, die ich auf dem Landesparteitag bisher mitbekommen habe, seitdem ich überhaupt bei den Piraten bin. Gott sei Dank, muss ich sagen, war das eine richtig gute Pressevertreterin. Da hatten wir wirklich Glück. Das war nämlich die Gabi Krajcek vom WDR und die ist uns sehr wohl gesungen. Also die hat dann Donnerstag, glaube ich, einen Beitrag gebracht, dann am Freitag nochmal und am Samstag nochmal und am Sonntag war sie auch nochmal da und alle Beiträge waren super und wurden auch noch von lokalen und anderen Zeitungen und Hörfunkanstalten, also der WDR hat, glaube ich, auf allen Kanälen in den Nachrichten was zum LPT gebracht. Ich habe von 4 oder 5 Leuten gehört, dass es auf WDR 1, WDR 2, WDR 5 und WDR 4 lief. Ich weiß nicht, ob jemand von euch weiß, ob es auch auf WDR 3 lief, aber die hat wirklich die maximale Ausbeute für uns da hingekriegt. Es waren allerdings sonst keine Pressevertreter da, also weder Fernsehen noch schreibende Zunft. Ja, das war auch ganz gut Radio. So. Das war ganz gut so, weil es war ja nur eine da für Pressebetreuung. Und ich, ja, Volker, der saß da vorne an der Akkreditierung, ja, hat sich gelangweilt. Ja, ich kenne die ja ganz gut und das lief eigentlich ganz sauber. Aber wenn es mehr als 2 gewesen wären, wäre ich in die Bredouille gekommen wegen Programmanträgen und sonstigem Fu. Also das ist ganz blöd dann. Entweder man macht nur Presse oder man macht sie gar nicht. Also das habe ich jetzt diesmal gemerkt. Ja, das ist so. Also wenn man die Presse macht, ich musste mir vorletztes Mal jetzt also die Zeit fürs Krähennest auch immer freischaufeln. Ich hätte mir den Tag danach auch am liebsten Urlaub genommen, weil ich tot umgefallen wäre. Du brauchst mindestens 3 bis 4 Leute, die Vollzeit da hinten rum sitzen. Also jetzt nicht Vollzeit, aber dass die da sind. Du brauchst halt 1-2 Leute, die schreiben und die Twitter- und Facebook-Accounts dann füttern. Du brauchst mindestens eine Person, die jederzeit als Ansprechpartner für die Presse da ist. Jetzt war Glück, dass nur eine da ist. Ich hoffe, das wird beim nächsten Mal wieder mehr. Und du brauchst halt einen vierten, der immer als Ersatz einspringt. Und vor allem brauchst du halt auch immer 2 Lektoren, wenn was rausgeht. Und dazu brauchst du dann noch 1, 2, 3 Leute, die in der Halle sitzen, die man dann anrufen kann nach dem Motto, hier, Presse will jetzt XYZ, der muss jetzt hier hingebracht werden, bitte, bitte kümmere dich. Ja, das wäre dann auch so etwas, was in so eine Strategie reingehören würde, wie verständigen wir uns untereinander während des LPTs. Der eine geht nichts ans Telefon, der andere liest seine Mails oder SMS nicht, der dritte twittert nicht. Hattet ihr keine Quetsche? Nein, hatten wir nicht. Warum nicht? keine Ahnung, weiß ich nicht. Also man kann sich nicht ständig hinterherlaufen, weil wie gesagt, die meisten von uns auch immer noch was anderes zu tun haben. Sammy sagte gerade, sie hatte auch noch Anträge, sie stand auch noch auf der Bühne. Ja, also mir wäre daran gelegen, irgendwie mal so ein Pad zu entwickeln mit so TOs oder mit so einer Strategie, wo die man jedes Mal wieder abfragt und Leute eintragen kann und vor einem LPT klar festlegt, wer was macht, wie man sich verständigt, wie viel PMs rausgehen sollten in etwa und was da drin stehen könnte. Weil so LPTs sind eigentlich relativ ja vorausschaubar. Kannst du bei der Bundespresse nachgucken, was dann da im hinterher angefordert wird im Wiki? Das ist Content-Team, das ist Pressebetreuung, das ist sind zig verschiedene Sachen und dafür sind dann auch immer genügend Leute da. Und das haben wir bisher immer so irgendwie so gelöst. Und Sasa war normalerweise ja auch noch mit dabei, diesmal nicht. Und es hat wirklich diesmal an allen Ecken und Enden gefehlt und wir können nur froh sein, dass die Gabi Kreitschik uns erstens wohlgesonnen ist und zweitens, dass sie alleine war. Das klappte mit der Betreuung prima. Das ging auch mit dem zum Interview bringen und Paki reinholen. Aber gleichzeitig auf der Bühne stehen und Programmanträge vertreten und vorlesen oder sonst was, ist einfach nur, es ist nur stressig und du bist bei manchen Dingen einfach auch schon gar nicht mehr voll dabei. Tut mir leid. Ich würde jetzt einfach mal vorschlagen, die Vaku macht ein Pad auf, schickt den Link über die Mailingliste und dann soll jeder mal eintragen, was er für so ein BPT erforderlich hält. Ich werde das dann auch machen und dann sortieren wir das einfach mal. Und darf ich sehr gerne, wenn ich jetzt hier nicht irgendwie höre, ich habe das irgendwie alles falsch verstanden oder so. Ich denke, man kann sich Strategien überlegen im Vorfeld. Ja. Völlig richtig. Also Ebi wollte was sagen. Ja, der Vaku möchte ich unbedingt zustimmen. Ich war jetzt diesen Landesparteitag nicht dabei. Die letzten ist mir das auch immer so ein bisschen aufgefallen. Und ich glaube, so ähnlich hatten wir schon mal drüber gesprochen. Ich würde den Vorschlag von Bernd dahingehend noch etwas erweitern, dass wir rechtzeitig und frühzeitig vor dem nächsten Landesparteitag eine kleine Crew oder was auch immer bilden, die eben genau da mal so ein How-To erstellen, also mit den Infos, die wir jetzt schon sammeln und so weiter, und dann mal ordentlichen Dienstplan machen, Personal ordentlich suchen, auch tatsächlich besetzen, dass jeder weiß, was er zu tun hat, wann er es zu tun hat, wie er es zu tun hat und wir vielleicht entspannter da durchgehen können. Also wir müssen ja nicht immer das Rad neu erfinden. Ich würde tatsächlich auch raten, zum Vergleich einfach mal in dieses Wiki vor dem BPT zu gucken, was bei Presse alles gebraucht wurde. Und das ist nämlich, das funktioniert. Und deswegen wäre es vielleicht ganz sinnvoll, da einfach mal reinzugucken. Dann kann man entweder sagen, nee, das finden wir nicht gut, das brauchen wir nicht. Oder das ist gut, das machen wir so. Ja, genau, sehe ich auch so. Kann man ja dann in unser Pad mit reinpacken. Aber ich kann sagen, beim BPT ist Presseakkreditierung beim letzten Mal auch nur ein Leut gewesen, nämlich ich. Ja, Akkreditierung ist ja auch was anderes. Die kommen ja nun nicht in großen Pulks alle gleichzeitig. Aber Pressebetreuung und Content vor allen Dingen, die sitzen da oben und verfolgen unten, was los ist und schreiben daran die ganze Zeit dann. Und Pressemitteilungen sitzen eben auch Leute und schreiben und andere lektorieren. Also es sind wirklich dann genügend da, was dann auch noch wieder Kandidatenbetreuung heißt. Auch von einem Presseteam, was extra dafür da ist, die dann auch dafür sorgen, dass die Kandidaten die nötigen Anforderungen kriegen von den jeweiligen Journalisten etc. Das kann viel sein, das kann auch wenig sein, aber es müssen Leute dafür da sein und die auch wissen, wie es geht. Jo, das lässt sich natürlich über Strukturen nicht so richtig regeln. Also das Problem haben wir eigentlich überall. Man versucht halt irgendwo feste Regeln und Strukturen einzurichten, aber wenn die Leute dann nicht da sind oder auf dem Parteitag oder auf den Veranstaltungen eben nicht wirklich mitmachen und das nur so groß angekündigt haben, aber dann halt ansonsten nichts kommt, dann sind halt wieder nur die Leute da, die immer da sind. So. Wir hatten diesmal ja, gut, das Problem, aber dass genau das passiert ist. Also selbst, dass die Leute, die sonst immer da sind, nicht komplett vollzählig waren, weil Vaku hatte Doppelbelastung und Bernd war in Urlaub. Wir hatten schon in den letzten Sitzungen gesagt, wer da ist und haben dann, also wir haben schon darauf geachtet, dass genügend Leute da sind. Und ich müsste jetzt wirklich, ich tue es nicht gerne, aber man müsste jetzt halt wirklich mal in die Protokolle gucken der letzten Sitzung und sagen, ja, wer hat denn da gesagt, er kommt und war da nicht da? War kein Wiki da, um sich einzutragen. Also ich würde auch in dem Moment jetzt hier sagen, Schwamm drüber. Ja. Denn wir haben keine konkrete Einteilung gemacht. Wir haben auf Hörensagen gesagt, ja, der, die, das ist auch da. Wenn du eine konkrete Einteilung machst und dann Leute nicht erscheinen, wo sie konkret eingeteilt sind oder sich eingeteilt haben, dann kannst du sowas machen. In diesem Fall würde ich jetzt einfach sagen, vergessen wir die Sache, gucken wir, dass wir das irgendwie demnächst besser strukturieren. Jo. Gut, ich habe mich da jetzt erstmal ein bisschen rausgehalten, weil ich ja keine Ahnung habe, was gelaufen ist. Im Endeffekt läuft jetzt vieles von der Debatte darauf hinaus, dass wir dringend einen Pressesprecher brauchen. So, das sowieso. Ich wäre auch dafür, dass wir unabhängig von Pressesprechern stellvertretenden Pressesprechern, ob bezahlt oder nicht, von außen oder von innen, egal, für die AG als solches einen Koordinator wählen. Du meinst neben Bernd jemand, der sich um Pets und so weiter kümmert? Also Holarius voll ersetzen. Holarius war ja nun auch nur stellvertretender, also nur blöde Formulierung. Holarius war stellvertretender Pressesprecher. Ich würde dazu aufrufen, dass die AG als solches, egal wer irgendwann mal wieder Pressesprecher gerade mal ist oder auch wieder nicht, sich einen Koordinator wählt für das ganze Organisatorische, die Kommunikation zwischen Pressesprechern und AG und den Leuten auch ein bisschen auf die Füße tritt. Mir ist jetzt gerade, ich sag's jetzt nochmal, ich find's toll, wird ja immer noch aufgezeichnet, mir geht's tierisch auf die Nerven, dass wenn man also schon eine Woche vorher ein Pad aufmacht und sagt, hier, das ist das Pad für nächste Woche, keine Sau irgendwas einträgt. Ich nehme mich da nicht aus, ich tue es ja auch nicht, aber diesen Terminfu, der uns jetzt irgendwie gerade eine Dreiviertelstunde gekostet hat, der hätte wunderbar heute schon oder gestern schon im Pad stehen können, sodass wir alle vorbereitet wären. Das sind so Sachen, die müssen, also die kosten uns alle verdammt viel Zeit und es muss eigentlich nicht sein. Vaku, du weißt, was du da gerade für eine Stellenbeschreibung für wen geliefert hast? Nein, ich mach das nicht. Mal nur mal so. Ich sag mal so, zu dem Film von dem Pet im Vorfeld. Ja, das wäre schön, nein, habe ich keine Zeit zu. Weil du machst es doch jetzt, und das kostet uns alle Zeit. Also bitte, ich meine das gar nicht böse. Wir sind alle gleich, ne? Ja, aber das wollte ich ja damit sagen. Die Leute, die aktiv mitarbeiten, ich bin ja schon erstaunt, dass wir gerade heute so viele Zuhörer haben. Schade, dass davon nur zwei mitmachen wollten. Wir sind alle doppelt und dreifach eingebunden. Also, wenn ich denn im Vorfeld das eintrage und nicht an dem Dienstagabend ich mir für frei halte, wo ich jetzt eigentlich schon wieder länger hier sitze, als ich wollte, finde ich die Zeit meistens nicht dazu. Siehst du, du sitzt jetzt hier länger, als du wolltest. Hätten wir alle im Vorfeld das besser vorbereitet, hätten wir jetzt schon seit einer Stunde Feierabend. Hätte. Vaku, wir haben alle, wir sind alle unter Zeitdruck. Wir haben alle Mehrfachbelastungen. Und die Mumble-Sitzungen werden auch nicht weniger. Es ist echt ein Problem. Wir haben einen ganz eklatanten Personalmangel an Aktiven und Fähigen. Ja, das wissen wir ja alle. Trotzdem kann man sich ja überlegen, wie es ein bisschen besser laufen könnte. Indem die Aktiven noch mehr tun. Nee, vielleicht irgendwie zu anderen Zeiten oder so. Ich sag dazu mal nichts. Jo. Ja. Aber ich glaube, wir brauchen jetzt nicht groß analysieren, was schiefgelaufen ist. Ich glaube, es gab ein paar PM, die bis auf die Infos nicht wirklich was enthielten, was druckbar war für die Presse. Das heißt, wir hatten dann irgendwie keine Statements von den Polgev, Schatzi oder Gensek oder so. Das war halt eben einfach nur so eine reine Informationsweitergabe. Das sollte eigentlich nicht mehr so sein. Ich war aber in dem Moment einfach überfordert. Das andere Ding war, ich habe in zwei PMs, weil ich die dann selber rausgeschickt habe, ohne noch jemanden zu fragen, ob er das Knöpfchen drückt, vergessen, den neuen Namen einzutragen. Also wie ihr ja gesehen habt, stehe ich da jetzt mit drunter als Ansprechpartner Presse, weil wir keinen Pressesprecher haben. Vorher hat das Sasa gemacht und ich muss mit Sasa jetzt die Tage telefonieren, dass wir die Nummer von ihr dann auf mein Handy leiten. Ja, sei es ein bisschen sehr holprig. Ja, und ich wollte hier auch, ich möchte hier niemandem auf die Füße treten und packe die auf keinen Fall und Sammy die auch alles nicht. Alles gut, Vaku. Ich kann verstehen, was du meintest. Also, ich bin halt rotiert auf dem ganzen Landesparteitag, weil du kennst das. Du wirst halt von jedem angesprochen. Hier noch was und da musst du noch und mit der will mit dir reden und ach, und da ist übrigens was und dann rufen die Leute unterdessen an, wo ich gerade bin. Dann werde ich von der Versammlungsleitung gerufen und so weiter. Also, du bist die schlechteste Wahl, da hinten zu sitzen. Ja, genau, egal. Ja. Paki macht das gut, aber Paki ist tatsächlich dann der Falsche, wenn er so involviert ist in den Landesparteitag. Ja, Jürgen war ja da und Sammy war da und haben mir geholfen und das war super. Nein, du redest es schön, aber es ist egal. Ich hab dich nicht. Was soll ich machen? Wir arbeiten ehrenamtlich. Ich möchte das nicht schlecht reden, weil dann haben wir wieder irgendwie hängende Köpfe und keine Ahnung und sind genervt. Wir haben aus der Situation, die wir hatten, das Beste gemacht und gut ist. Abhaken, munter wischen, weiter geht's. Im nächsten LPT müssen wir gucken, dass wir irgendwie 5 Leute mindestens sind und die Aufgaben klar verteilt sind vorher. Ich war persönlich in dem Moment glücklich, als ich den Maid hatte und hier die Melanie und die Bettina die Fotos gemacht haben und das wirklich großartig gemacht haben. Das lief wirklich einwandfrei. Das war für einen Landesparteitag eine absolute Premiere, dass wir auf den Social Media Kanälen so geil mit Bildern vertreten waren. Echt. Insofern, Presse hatte ich irgendwie abgehakt. Ich wusste, dass die Frau Kalczek da war und dass wir sowieso im WDR und auf allen Kanälen da vertreten waren, dass die PMs werden in der Regel sowieso nicht gedruckt, was lustigerweise dann gar nicht der Fall war. Also ich habe heute noch einen Artikel gelesen vom Clay, wo in Hamm erwähnt wurde, dass er als Schiedsrichter gewählt wurde. Die haben auch eine eigene PM rausgegeben, noch zusätzlich. Ja, aber da kam der Text aus unseren PMs halt drin vor, mit den Anträgen auch. Also da kamen halt auch politische Inhalte. Und ich habe noch 2-3 andere Artikel irgendwo gesehen, wo, im Zusammenhang mit meinem Namen, wo es zwar darum ging, dass wir jetzt Kontinuität haben, das war der Text vom WDR übrigens, wo die aber zusätzlich noch recherchiert haben und den Text aus der PM mit den Programmanträgen drunter gebastelt haben. Das war 1:1 unser Text. So, und insofern, und war die Ausbeute also die Effektivität oder Effizienz oder wie man es auch immer nennen mag, aus dem, was wir da eingesetzt haben, mehr als 200-300%. Und das hat mich letztendlich sehr, sehr friedlich gestimmt. Natürlich kannst du jetzt sagen, du redest hier schön und beim nächsten Mal muss besser laufen, aber wir haben ja jetzt einige Sachen angesprochen, die scheiße waren. Und ich bin immer ganz froh, wenn man so eine Manöverkritik dann auch damit abschließt, dass man sagt, so jetzt ans Ende packen wir dann nochmal die Sachen, die gut gelaufen sind. Dann gehst du mit einem guten Gefühl raus aus der Sache und weißt halt beim nächsten Mal, okay, dann müssen wir es halt besser machen. Und wir wissen trotzdem, woran es gehapert hat und dann einigermaßen sinnvoller Plan, wie wir das strukturiert auf die Beine stellen fürs nächste Mal, ist auch nicht schlecht. Und ich denke mal, wir kriegen vielleicht auch eher wieder mehr Aktive, wenn jetzt überall, hoffe ich sehr, die Arbeit in den Kommunen sauber und gut läuft. Und ja, schauen wir mal. Ich bin da nicht pessimistisch. Jo. Das kann sein, kann ich aber nur sagen, das wird wahrscheinlich nur dann funktionieren, wenn wir gucken, dass wir uns auf Twitter und auf Mailinglisten irgendwie von den Leuten distanzieren, die scheiße drauf sind und uns nerven. Und das ist aber jetzt ein ganz anderes Thema. Ja, genau. Ich wollte nur kurz drauf eingehen. Ich wollte eigentlich noch was anderes und dann sind wir auch, glaube ich, durch mit der Sitzung. Nein. Okay, Bernd, übernimm du mal. Nee, der Bernd hat eigentlich die Sitzungsleitung. Ja, ich weiß. Ja, ich wollte noch, kann ich direkt aus dem Vorgesagten ein paar Punkte aufgreifen. Und zwar muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich ein bisschen unzufrieden, dass wir seit quasi Dezember keinen Pressesprecher haben und quasi jetzt seit 3 Monaten keinen Stellvertretenden haben. Das mal Richtung Vorstand. Mhm, ist angekommen. Ich schreib's nochmal aus, okay? Paki, die Ausschreibungen, die wir beim letzten Mal hatten, da kriegst du keinen Ehrenamtlichen mit ran. Ah, witzig. Ja. Wir hatten uns, das möchte ich grundsätzlich sagen, weil jetzt noch viele Zuhörer sind, die da waren, die nicht da waren, wir hatten uns als das Presseteam, also von den Beauftragten, beauftragt wurde, zusammengesetzt mit dem Vorstand, das war im Dezember, und hatten halt auch mal intern gesprochen, was wir denn so machen wollen, wer was machen will. Wir hatten das dann hinterher auch in der Sitzung vorgetragen. Das ist dann halt alles weggebrochen, weil erst Pressesprecher weg, dann Wahlkampf, dann Hularius weg. Ich würde gerne halt, wir hatten am Anfang des Jahres über Struktur der AGÖA gesprochen. Und wenn jetzt sich der Vorstand konstituiert hat, mich mit den entsprechenden Zuständigen vom Vorstand zusammensetzen, um zu gucken, wie die sich das jetzt mit der AGÖ als Vorstand weiter vorstellen. Und dann halt auch mal wirklich wieder diese Struktur aufgreifen. Wir hatten die aufgestellt, wir mussten die, müssten eigentlich nur die Teams befüllen, damit wir diese Sitzung halt auch schneller über die Bühne kriegen, dass wir nicht alles hier diskutieren müssen, sondern dass sich dann solche Themen halt, wie eben auch teilweise schon gemacht, den entsprechenden Teams einfach gesagt wird, das und das muss gemacht werden, überlegt euch mal und berichtet beim nächsten Mal kurz, dass wir hier nicht ellenlang, ne, wie Schreibi auch gemeckert hat, dann hier 20 Stunden über irgendwelchen grundsätzlichen Dinge diskutieren, die eigentlich in einer kleinen Runde von den Leuten, die jetzt die Webseite zum Beispiel machen, besprochen werden kann und sie uns dann halt einfach in der richtigen Sitzung die Quintessenz vorstellen, das Ganze halt einfach zu beschleunigen. Das würde ich gerne dann wieder aufgreifen. Was mich halt interessieren würde, halt auch zur nächsten Sitzung, wenn denn der LAPU sich mal zu seinen Vorstellungen dann geäußert hat, ich weiß nicht, wiefern sich das jetzt durch die neue Zusammensetzung ändert, dass wir da dann halt darüber sprechen und das Ganze dann halt auch mal auf die Zukunft ausrichten. Wir haben noch 2,5 Jahre bis zur nächsten Landtagswahl und Paki sagte schon, es wird ein TDPA geben, wo Themen festgelegt werden sollen, dass wir dann halt auch mal weggehen vom Reaktiven mehr hin aufs Vorschauende. Das wollte ich jetzt am Ende nochmal so gesagt haben. Bin auch dankbar, Vaku, für die Kritik, die gekommen ist. Dann kann man halt aufnehmen und was verbessern. Also wenn auch ihr irgendwann mal Kritik habt oder Verbesserungsvorschläge habt, einfach melden. Das wollte ich jetzt zum Ende einfach mal gesagt haben. Und Paki, du hattest auch noch was. Ja, 2 Sachen. Also wir haben auf dem Landesparteitag mit den Leuten mit den neuen Leuten im Landesvorstand darüber geredet. Wir planen oder überlegen derzeit eine halbe Stelle für die Buchhaltung einzustellen. Das ist aber alles noch gar nicht fest. Und da war auch das Thema bezahlter Pressesprecher halbe Stelle mit Thema. Das ist das eine, und natürlich möchte ich die Stelle des Pressesprechers und auch des stellvertretenden Pressesprechers wieder ausschreiben, und ich möchte auch daneben aktiv auf Leute zugehen, von denen ich glaube, dass sie das können. Es gibt zudem noch bei mir persönlich die Bewerbung von der Katrin Hilger, der Kiko, dass sie das Thema PR, also Public Relations... Da bin ich jetzt gerade rechtzeitig gekommen. Ach, du bist ja da. Hi. Dann komm, genau, dann kannst du ja da gleich irgendwann auch selber was zu sagen. Ich führe das jetzt nochmal kurz eben fort, dann lasse ich dich nochmal kurz zu Wort kommen. Was halt noch dazu kommt, ist, ich würde gerne für mich eine Stelle ausschreiben als Vorsitzender, jemanden, der Assistenz für mich macht. Das heißt, der eben meine Themen auch ein bisschen aufgreift, die Themen des Landesverbandes, die Themen, die in der Fraktion sind, und in gewisser Weise auch eine Sprecherfunktion hat, Und ja, da müsste man dann halt eben gucken, wie man das Ganze zusammenführt. Ich versuche das irgendwie jetzt auf mehreren Wegen. Wenn ich irgendwen finde, dann ist gut. Du weißt selber, wie schwierig es ist, weil den Job eines Landessprechers trauen sich halt eben nur wenige zu, beziehungsweise die, die sich zutrauen und die wir im Landesverband haben, wie zum Beispiel Uwe Stein, der auch jetzt gerade mithört, nein, nicht den ersten Vorsitz ausschreiben, nix ist Quatsch, kein also bitte. Der Uwe sagt halt selber, ja, das ist fast ein Vollzeitjob, ne? Also den musst du eigentlich bezahlen und kannst nicht erwarten, dass das jemand freiwillig macht, so wie, also frei ehrenamtlich macht, wie der Achim das gemacht hat. Da brauchst du schon echt sehr viel Idealismus. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, was dich, glaube ich, ganz interessieren wird, die Fraktion, sprich der Ingo und die neuen Leute in der Fraktion, also der Erik und die Helena und auch der Harald Wiese, die sind gerade in der Überlegung, hat mir jemand aus der Fraktion erzählt, dass die halt einen Joe Fix machen. Ich weiß nicht, ob die es einmal die Woche oder einmal im Monat machen. Und ich habe halt angekündigt, dass wir da gerne dabei sein wollen. So. Nein, ich schweife nicht ab. Ich habe mich sehr kurz gefasst. Punkt. Paki, ich würde da auch ein paar Sachen gerne zu sagen, aber muss das während der Sitzung mit Aufnahme sein? Ja, warum denn nicht? Wir diskutieren Sachen, die die ÖA betreffen und die auch die strategische Ausrichtung angeht, was die Öffentlichkeitsarbeit betrifft. Ja, ich würde Sachen sagen, die ich nicht aufgezeichnet haben möchte, weil ich nicht Leuten, die es im Nachhinein nachher in Vorlagen geben möchte. Nee, deswegen. Dann warte doch einfach damit, bis wir die Aufnahme beendet haben, weil wir sind jetzt soweit durch. Wenn Bernd sagt, das war's, dann können wir so noch ein bisschen quasseln. Also ich bin jetzt fertig. Ja, Bernd ist bei mir angekommen. Ich trage das auch in den Vorstand und dann sprechen wir dann nochmal drüber. Hat dann sonst noch wer was zu Sonstiges? Wer einer sagt ja. Ja. Tschüss los. War ein Scherz. Gut, dann beende ich jetzt um 23.06 Uhr die Sitzung der AGÖA und wir sehen uns nächsten Dienstag, selbe Stelle, selbe Welle und wünsche euch einen schönen Abend und alle, die sich das angehört haben, toll, dass ihr so lange durchgehalten habt. Bis dann. Vaku, machst du aus? Ja, Moment. Intro und Outro Musik von Matthias Westlund. East meets West unter Creative Commons.